Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Diese Ausgabe ist besonders voll an Themen und deswegen auch an Inhalt, denn wir haben nicht nur den Draft zu rekapitulieren, sondern, das ist uns eben mehr oder weniger beiläufig fast aufgefallen, auch schon den nächsten Pay-Per-View oder das nächste Special Event von WWE, nämlich Backlash France. Wie spricht man das aus? Ich muss es gleich mal prüfen. Backlash France? Ich glaube, France? Wir werden das prüfen. Auf jeden Fall haben wir zwei große Komplexe hier, die es abzuarbeiten gilt. Und das an einem sehr, sehr oder zu einem sehr, sehr ungewöhnlichen Zeitpunkt. Denn wir haben gerade 1. Mai, es ist früh am Morgen, kurz nach 10. Und wir müssen die Aufnahme tatsächlich vorziehen, weil in Wien, hätte ich beinahe gesagt, in München so viele Ereignisse sich überschlagen, dass es am Donnerstag gar kein Zeitfenster gab. Also alles ist irgendwie anders als sonst. Merkwürdiger Zeitpunkt, mehr Themen als sonst. Ja, was soll ich da noch sagen, außer herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Morgen, habe ich auch. Ich frage mich, ob das das erste Mal ist, dass wir quasi am Morgen aufnehmen. Ja, bei mir die Hotelzimmerzeit jetzt zu Ende mit dem morgigen Tag. Und dadurch, dass ich um 10 raus muss und dann schon im Zug nach Wien sitze, für einen Junggesellenabschied tatsächlich, war der Donnerstag dann fast unmöglich. Ja, ich bedanke mich hier gleich bei dir, dass du da mir entgegenkommst und diesen freien Tag, ich möchte nicht sagen verschwendest, aber ein paar Stunden verlierst, weil wir über Backlash French reden müssen. Aber die Matchcard ist ja nicht so lang und es gab ja auch den WWE Draft. Also wir haben einige Themen tatsächlich vor uns. In der Tat. Und deswegen wollen wir auch gar nicht uns lange mit der Vorrede aufhalten, sondern gleich in Medias Res gehen. Also es wird schwierig heute, glaube ich, nicht vom Hundertstel ins Tausendstel zu kommen. Denn die Drafts, das ist ja immer so eine Sache. Wir haben es letztens bei der Wochenrückblick-Veranstaltung ja letzte Woche schon angesprochen. Das bietet immer Stoff zum Diskutieren. Sei es, dass es irgendwie so gar nicht spannend war, sei es, dass es mega spannend war. Und selbst wenn es nicht so spannend war, Klammer auf, ich fand es diesmal wirklich nicht spannend, Klammer zu, gibt es doch immer viel an möglichen Auswirkungen, die man dann so ein bisschen diskutieren kann. Das wollen wir heute natürlich machen. Und das Ganze wird eingebunden in einen Ausblick auf den Backlash-Pay-Per-View, der auf französischem Boden stattfinden wird. Wo es geht, verknüpfen wir beide Aspekte natürlich auch gleich. Und haben dann einen interessanten Pay-Per-View, der aber sowas von zwischen Baum und Borke steht diesmal, was ich jetzt gar nicht unbedingt negativ rüberbringen möchte. Es ist aber auch nicht wirklich positiv. Es ist einfach, wie es ist. Ja, natürlich ist Backlash so ein kleines bisschen lost, weil die verschiedenen Picks jetzt erstmal sich einordnen müssen. So viel hat sich ja nun doch nicht getan, aber ein bisschen ja schon. Und man eben den ersten Pay-Per-View nach WrestleMania hat, der sowieso immer unter einem gewissen Stern steht. Nämlich dem, dass man sich erstmal wieder im Alltag zurechtfinden muss, wie wir letzte Woche ja auch schon gesagt haben. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, legen wir los. Und ich hau auch gleich den ersten schlechten Spruch jetzt raus. Freitag und Montag hat man bei WWE, ich schäme mich nicht, es zu sagen, nur noch Draft-Bier getrunken. Wow. Und das ist so schlecht. Aber das jetzt ist auch gut, aber das ist mir letztens eingefallen, das ist so unglaublich übel. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir mal rein. Wir fangen ja, diesmal ist es sogar wirklich gut, dass wir es so machen, wir fangen ja immer mit SmackDown an. Und das passt diesmal, wie gesagt, sehr, sehr gut, weil bei SmackDown auch der Draft begann. Und es begann so, wie ich mir die Cody Rhodes Regentschaft vorgestellt habe. Denn vor dem Draft haben wir das Vertragsunterzeichnungssegment von Cody und Styles gesehen für eben das Backlash-Match. Es muss eigentlich der Main-Event auch sein, selbstverständlich. Also sag ich mal so selbstverständlich, wir werden es abwarten, aber es spricht doch sehr, sehr, sehr viel dafür, dass das der Main-Event sein sollte. Und Segment als solches fand ich, sag mal, wie erwartet, ja? Also ich habe ja im Vorfeld gesagt, wie man sich die Co-Dirigentschaft wohl vorstellen darf. Und eigentlich ist es jetzt auch so. Nur, dass es keine Bloodline als Counterpart gibt und Cody jetzt eben den Titel hat. Ansonsten erzählt er eigentlich immer noch die gleichen Geschichten. Und seine Gegner tatsächlich auch. Also AJ Styles war sich nicht zu fein dafür, einmal mehr die alte Dusty Rhodes-Kiste auszugraben und wieder Bezüge zu Codys Vater herzustellen. Also ich will jetzt nicht sagen, langsam wird's alt. Das sage ich schon seit Monaten. Und ja, also was mich dabei immer noch überrascht oder auch nicht mehr überrascht, wie over Cody auch nach wie vor ist, sei ihm auch von Herzen gegönnt. Ich sehe beim besten Willen nicht, was an dieser Storyline irgendwie spannend sein soll, wenn man jetzt darauf wartet, dass The Rock wiederkommt und wenn man den neuesten Berichten von The Rocks Verhalten am Filmset Glauben schenken darf, dann wird The Rock eher später als früher wiederkommen, denn er glänzt wohl mit großen Verspätungen beim Filmset und nach allem, also ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe das gestern zufällig gelesen. Ich auch. Er soll wohl auch, so sehr er beim Filmset zu spät kommt, soll er an anderen Stellen geneigt sein, Zeit zu sparen und gar keine öffentlichen Urinale aufsuchen, sondern gleich irgendwelche leeren Flaschen zu benutzen, um sich da rein zu entleeren. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Ich habe es gestern auf irgendeiner Schrottseite zufällig gelesen, aber dass er wohl nicht immer der pünktlichste am Set zuletzt gewesen sein soll, das scheint wohl ein kleines bisschen über die Gerüchteküche hinauszugehen. Hier nur ein kleiner Seitenblick, denn es geht jetzt hier nicht um Rocky, sondern um Cody. Und Cody ist natürlich ein Stück weit abhängig von Rockys Wiederkehr. Insofern ist dieser Seitenblick dann hier vielleicht auch angebracht. Aber wenn Rocky und Roman jetzt eben nicht da sind, dann haben wir jetzt die Cody-Regentschaft, wie wir sie erwarten können. Und Styles hat es auch sehr schön gesagt, was an diesem Match eigentlich interessant ist. Wir kommen jetzt so ein bisschen auch schon in die Pay-Per-View-Preview rein. Dass die beiden hier, wie er sagte, noch nicht ihre Klingen oder ihre Wege gekreuzt hätten und dass das entsprechend eine frische Paarung ist. Darauf wies Chris auch letzte Woche schon hin. Konnte aber nichts daran ändern, dass nicht nur ich gelangweilt war, sondern auch stellenweise die Crowd von Styles Promo. Ja, man hat dann das What-Treatment rausgehauen. Auch da hat die Crowd nicht so richtig Bock drauf gehabt irgendwie. Also es war alles Cody-esk, will ich mal sagen. Die Fans scheint es irgendwie immer noch gut zu finden. Ich habe mich dazu oft genug geäußert. Chris, wir können ja mal kurz, bevor wir die ersten Draft-Picks uns nehmen, den Main-Event von Backlash damit schon ansprechen. Mhm. Das war jetzt sozusagen, es war nicht das Go-Home-Segment. Wir kriegen ja am Freitag noch eine Ausgabe. Wenngleich, ist die eigentlich schon aufgezeichnet worden? Das weiß ich gar nicht. Oder die findet in Frankreich, glaube ich, sogar statt. Ist auch in Frankreich, ja. Ja, die findet in Frankreich sogar statt. Also da wird man noch ein bisschen was machen. Ja, es gab ja auch keinen Beatdown. Es gab nur ein Handshake und ein Staredown. Das ist ja alles doch, also für WWE-Verhältnisse eher mau. Wobei ich das eigentlich gar nicht so schlecht finde. Ja, diese blöden Beatdowns langweilen auch irgendwann. Von daher finde ich solche Sachen eigentlich gar nicht so übel. Ja, also Chris, wir müssen jetzt wohl davon ausgehen, dass irgendwas am Freitag ja nochmal passieren wird. Aber war das ein Appetizer oder bewegen wir uns da eher auf der Linie des bisherigen? Wie hast du es wahrgenommen? Vielleicht zur Verteidigung der beiden. Es ist ein bisschen undankbar, wie man, dass man quasi diese Paarung oder dass diese Paarung die erste in der neuen Regentschaft ist nach einem solchen Finish und einem Finale bei WrestleMania. Auch aufgrund von Rock-Beteiligung ist dann alles, was nicht Rocky ist, muss man erstmal runterkommen und dahingehend ist das etwas undankbar. Gleichzeitig bleibe ich noch immer bei meiner Meinung, so ein Pay-Per-View schreit danach, dass du einfach so einen richtig frischen neuen Gegner und nicht aufgrund der nicht zuvor stattfindenden Paarung, sondern zieh da jemanden hoch von NXT, gib ihm diese Chance. Es ist Frankreich, kann man quasi sagen, es ist eh nicht Kanon. Und denen einfach die Zeit, irgendwas zu zeigen. Bei SmackDown gab es ja eh eigentlich ein cooles Match im Main Event. Schieb das nach Frankreich zu Backlash und ich bin sehr, sehr happy damit. Dadurch, dass es dieses Match noch nicht gab, ist das eigentlich so das einzig Positive, habe ich glaube ich auch letzte Woche gesagt, einfach um zu sehen, vielleicht passiert ja da irgendeine Magie, weil hin und wieder sind da Stile und ja, Techniken, Moves drin, die ineinander wirklich gut einhaken und hin und wieder gibt es dann so eine Paarung, die einfach funktioniert, gut aussieht und Spaß macht zuzuschauen. Ich möchte nicht zu negativ sein in dieser Paarung, aber es ist etwas, was mich jetzt nicht großartig aus Adrenalin jetzt nicht irgendwie köchelt. Und wenn dann der Main Event angekündigt wird, Pay-Per-View, die größte Lust werde ich da sicher nicht verspüren, das weiß ich jetzt schon. Fehde an sich, man hat natürlich da sehr wenig Zeit, um etwas aufzubauen. Ein Beatdown, da gebe ich dir recht, ist halt nach diesen großen Beatdowns wie den von Rock gegen Cody und auch Bloodline gegen Kevin Owens, wäre natürlich, würde vielleicht sogar untergehen und hätte nicht den größten Impact. Also haben die beiden tatsächlich eine undankbare Situation, dass man Dusty wieder mitnehmen muss. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber mittlerweile ist es halt schon unangenehm. Da verstehe ich die Fans auch schon in der Halle oder in den sozialen Medien, wo man sagt, puh, Leute, also wenn Triple H da wirklich um sich herum so 20, 30 Leute hat, die ihm beim Creative helfen, dann war das ein sehr kurzes Meeting, glaube ich, und alle durften wahrscheinlich am Freitag sehr früh heim. Von daher, undankbar, ich bin gespannt, ob die irgendeine Magie auf die Matte zaubern. Es ist der Main Event auch, hast du gemeint, und das ist schon auch etwas brutal, finde ich. Ich bin sehr gespannt, wie die Fans das aufnehmen. Also europäische Fans sind ja immer sehr spannend, aber ich muss ehrlich zugeben, die größte Erfahrung mit solchen Fans haben wir eigentlich nicht. Also die meisten Pay-Per-Views in Europa, also wenn es welche gab, Europa, waren ja in UK und das war's, glaube ich. Also wenn ich jetzt überlege, nee, sonst glaube ich, gab es in der jüngsten Vergangenheit nichts in diesem Raum. Und das wird dann schon spannend sein, ob da Cody auch diesen Jubel bekommt, beziehungsweise auch diesen Pop. Und vielleicht werde ich mich einfach da ein bisschen dranhängen und ja, die Matchzeit von circa wahrscheinlich 20, 25 Minuten irgendwie überbrücken müssen. Also mir tut es immer noch weh bezüglich AJ, habe ich auch schon gesagt, deswegen werde ich mich dahingehend nicht wiederholen. Aber A, undankbar, aber B, auch viel Faules dabei, was man auch dem Creative definitiv anhängen müsste. Ja, also ganz kurz, um auf deine Aussage bezüglich der möglichen Fanreaktion zu kommen. Ich bin mir sicher, das wird einen Megapop geben. Also ich liege ja bei Cody meistens falsch, was Fanreaktionen angeht. Aber hier liege ich mich wirklich mal weit aus dem Fenster. Die werden alles feiern, was bei der Show passiert. Und ich kann das auch verstehen. Ja, also WWE ist in Frankreich, ich glaube sogar das allererste Mal, wenn ich mich nicht irre, Cody als der Champion, den offensichtlich alle auf der Welt wollen, zumindest alle im Mainstream-Bereich. Alle, die da sind bei der Show, die werden A, ein Schweinegeld bezahlen. WWE kann es ja tatsächlich nehmen. Die Leute zahlen wirklich gewissermaßen alles derzeit, um dahin zu gehen. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Und die dann da sind, die wollen einfach Spaß haben, die wollen das Event feiern, die wollen die Show feiern, die wollen sich und das Leben feiern, die wollen alles um dieses Event herum feiern und das ist ja auch absolut richtig so, ja, also wenn man da hingeht, dann will man Spaß haben, man geht ja nicht hin, ja, Hate Watch, um da irgendwie die Show wegzubashen oder so, also WWE war mal auf dem Level, eine gewisse Zeit lang, da sind die Fans in die Halle gegangen, jahrelang sogar, nicht alle, aber viele, um das Produkt auszubuhen, um deutlich zu machen, pass mal auf, wir wollen das so nicht, ja, und diese Zeiten sind ja nun schon seit längerer Zeit nicht nur ob vielleicht oder vielleicht nicht eingestreuter Zuschauerreaktion, das wissen wir nicht, inwiefern das vom Band teilweise kommt, aber wenn man sich das alles mal so anschaut, wirkt es so, dass die Fans tatsächlich sehr happy sind mit dem Produkt derzeit und Hunter gibt ihnen ja auch größtenteils das, was sie wollen, zumindest was den Main-Bereich und Cody angeht, hat ja sogar die Rockmania-Pläne geändert in Abstimmung mit The Rock eben. Also ich glaube, das wird überhaupt kein Problem werden. Die Fans, also Cody wird, also die werden Cody aus der Hand fressen. Also da bin ich mir wirklich sicher. Und wenn ich falsch liege, dann stürzt mich auch nicht, weil dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es euch ja endlich gesagt und ich lag dann wenigstens einmal richtig. Das ist dann ja auch schon etwas. Ja, dann kommen wir zu den ersten Draft-Picks, die wir haben. Und das ist eigentlich ganz interessant, Bianca Belair als Number One Pick für SmackDown Number One, ja, also damit wir das hier gleich mal entsprechend einordnen. Chris und ich wollen eigentlich schon länger, dass sie nicht die Number One ist und eher eine Pause nimmt, aber sie ist die Number One und wird's, ob sie es bleiben wird oder ob sie es überhaupt ist, ist eine ganz andere Geschichte. Bayley konnte ja nicht gepickt werden, weil sie ja eh bei SmackDown ist und ist eigentlich auch eine ganz gute Idee, die Champions diesmal nicht im Draft dabei. Und dann der nächste Number One Pick war von SmackDown Carmelo Hayes. Und das ist durchaus interessant. NXT Champion, zweimal North American Champion, hat mit Ilya Dragunov ein sehr, sehr starkes Match bei NXT gehabt. Da haben wir auch Match of the Year bei NXT. Und der ist jetzt bei SmackDown, wurde auch entsprechend von Cody im Main Event eingefügt. Und, oder eingeführt, so möchte ich mal sagen, bei SmackDown und hat durch dieses Match ganz sicherlich nicht verloren. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man als Youngster ein Match gegen den absoluten Champion bekommt, da einigermaßen mithalten kann. Das macht WWE immer wieder mal ganz gerne. Ich erinnere mich noch, das ist ewig her, damals als Jeff Hardy relativ fresh war, hat er auch so ein Respect-Match gegen den Undertaker bekommen, hat dann nachher verloren, aber der Taker hat ihm dann Respekt gezollt dafür, was er da geleistet hat. Also ich finde solche Sachen eigentlich immer ganz gut. Und ich glaube, der gute Chris hält viel von Carmelo Hayes. Da haben wir wohl mit Tiff und Ilja jetzt die nächsten, sag ich mal, großen Hoffnungen, die wir hier im Main Roster zu bestaunen haben. Wir kommen ja auf Raw nachher noch zu sprechen. Definitiv ein Mann, der ja ein Breakout-Superstar quasi bei NXT auch schon lange dort gewesen und immer wieder für großartige Matches gesorgt. Aber er kommt auch sehr über Charisma und Gimmick. Klarheit bei ihm ist natürlich, dass er nicht eine bessere Ära aussuchen durfte. Ich denke, jemand mit seiner Statur hätte bei der Vince McMahon-Ära keine Luft geschnappt. Und Triple H ist ja, glaube ich, auch ein großer Fan. Und natürlich ist der Draft so eine Sache bei WWE und die Nummer 1 Picks, beziehungsweise auch die Picks generell, können sehr schnell ad absurdum geführt werden, wenn nächste Woche schon der erste SmackDown-Superstar bei Raw ist oder umgekehrt. Dennoch kann man das Stand jetzt erst einfach einmal auch als einen kleinen Push sehen. Ja? Nummer 1 Pick für SmackDown ist eine große Sache für ihn und inklusive Main-Event-Match, das ist halt interessant. Eigentlich ist es genau das Booking, was ich mir auch sehr so wünschen würde für so jemanden. Es ist so dieses Respect-Match, wie du schwierigerweise gesagt hast. Ich hätte es, wie gesagt, auf Backlash geschoben, aber in dem Fall ist es auch nicht so schlimm. Ich bleibe noch immer zurückhaltend. Ich habe natürlich große Hoffnung, denn es wäre, glaube ich mal, nach sehr langer Zeit, ich glaube fast seit Finn Balor irgendwie, dass jemand solchen Push bekommt, der aus NXT kommt und richtig nach vor gehoben wird. Ob das jetzt so weit geht wie damals bei Finn Balor, der ja sogar den Titel gewinnen durfte, das bezweifle ich. Ja, und das ist dann doch immerhin Cody, der so lange diesen Titel hinterher gejagt ist. Ich würde es mir doch irgendwie wünschen, denn ich hätte mal wieder Bock auf einen solchen auf eine solche Fehde, beziehungsweise auch auf so einen Superstar, der gleich mal zum Himmel gepusht wird. Egal, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, oder ob ich ein Fan bin, ich finde seinen Stil ganz gut. Und ich finde es einfach auch sehr angenehm für Zuschauer, die einfach das Produkt jetzt freiwillig wöchentlich schauen oder unfreiwillig, je nachdem, die einfach ein bisschen das Roster satt gesehen haben. So würde ich mich in diese Kategorie mal reinsetzen. Ich habe mich ein bisschen satt gesehen, ja, auch wenn ich großer Kevin Owens-Fan bin. Ich habe jetzt sehr viel von ihm gesehen mittlerweile. Da habe ich schon ein bisschen große Lust auf Frische. Und Carmelo Hayes ist frisch, er ist sehr, sehr gut in vielen Belangen und Bereichen. Und jetzt bleibt es echt abzuwarten. So viel Gutes bei Triple H im Moment stattgefunden hat, bei manchen Dingen hat er tatsächlich dann auch versagt und ich hoffe, dass das hier nicht in Letzteres reinfallen wird. Also Ich bleibe noch zurückhaltend und vorsichtig und nervös, was Carmelo Hayes angeht, und hoffe, dass man ja einen kleinen Geschmack bekommen hat, was tatsächlich dann noch langfristig auf ihn wartet. Ich finde, Chris hat was sehr, sehr Schönes gesagt, gerade im Zusammenhang mit der Personalie Carmelo Hayes. Wir haben ja auch schon Tiffany angesprochen, wir haben Ilya Dragunov angesprochen, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, ein bisschen ausführlicher. Aber gerade im Zusammenhang mit dem alten Roster, in Anführungszeichen. Man hat es auch in diesem Draft wieder gesehen. Vieles bei WWE ist, um Chris' Wort zu verwenden, einfach durchgespielt. Und das betrifft auch tatsächlich solche Leute wie Kevin Owens, auch Sami Zayn für mich. Wobei Sami Zayn irgendwie schafft, dann Walking on a Thin Line, mal belanglos, dann wieder irgendwie cool mit seinem eigenen Charisma. Kevin Owens schafft das auch immer wieder mal, ja. Aber das ist bei Kevin derzeit ein bisschen sehr viel Gedümpel auch dabei letzten Endes. Jetzt auch gleich wieder, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, genauso frisch wie auch wieder vorhersehbar, was da jetzt mit ihm und der Bloodline und Randy Orton so passiert. Aber vieles ist einfach auch durch, in Anführungszeichen. Das heißt, man braucht es. Man braucht nicht nur, dass junge Leute dazukommen, sondern es ist so wichtig und nötig, dass man die auch gleich groß pusht, gleich hoch ranbringt. Deswegen fand ich es gut, dass Carmelo Hayes gegen Cody das Match hatte. Und eigentlich müsstest du da jetzt ein, zwei Upsets bringen. Von mir aus kann Ilya ohne Probleme jetzt die Rollins Championship gewinnen beispielsweise. Die Walker kein Problem mit. Ja, also da kommt dann wieder ein bisschen Frische rein. Aber darüber reden wir, wenn wir dabei sind. Denn seien wir mal ehrlich, ja, also der aktuelle Champion der Rollins Championship, ja, Mensch, jetzt bin ich... Damian Priest. Oh, meine Güte, komme ich fast nicht auf den Namen, ja? Also, ob Damian Priest den Titel jetzt hat oder in Hamburg kippt ein Wassereimer um, sozusagen. Das ist doch so Wumpe. Wenn du Gunther, ja, sogar Gunther wäre unglaublich frisch gewesen. Haben wir auch mehrfach gefordert, ja, mit dem Rollins-Titel. Ich bleibe dabei. Ich werde den Rollins-Titel ein bisschen alle Zeiten, weil das ist einfach, das haftet an Rollins, dieser Gürtel. Oder Ilya, ja, Carmelo Hayes, das ist doch tausendmal frischer, als wenn jetzt Damian Priest, der, wie Chris sagen würde, auch ein Stück weit durchgespielt ist, wenngleich wir in ihm natürlich auch immer wieder Potenzial aufblitzen sehen. Ja, der ist nicht schlecht, das wollen wir auch gar nicht so verstanden wissen, aber der ist eben auch durchgespielt, wie mittlerweile fast der ganze Judgment Day. Also, der war ja schon von Anfang an durchgespielt, bis sie sich dann eine Zeit lang selbst overgebracht haben. Die einzige, die nicht durchgespielt hat, ist Rhea, und die ist jetzt verletzt. Ja, schade. Dominik kratzt auch langsam am durchgespielt sein, aber was ich damit sagen will, es ist wichtig, dass junge Leute A, nicht nur kommen, sondern B, auch hoch gepusht werden, und bitte, bitte keine Strohfeuer. Da muss Nachhaltigkeit rein. Die müssen sich da, ich will nicht sagen, durchs Roster flügen, aber die brauchen, da müssen frische Paarungen rein, und dann schockt das auch, denn, das haben wir auch gesagt, Hunters Booking ist millionenfach besser als das von Vince, unserer Auffassung nach, aber natürlich auch da ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Und ich glaube, man kann bei Hunter, man kann ihm schon zuschreiben, dass er diese jungen Leute da jetzt hochzieht. Das hätte es so unter Vince, glaube ich, A, nicht gegeben und B, auch nicht mit diesem Spotlight, in Anführungszeichen. Also eine gewisse Hoffnung kann man da reinsetzen, dass Hunter jetzt seine Leute, in Anführungszeichen, da hochzieht. Und dass das dringend nötig ist, sehen wir bei den Number One Picks von Raw, Main Event Jey Uso und Seth Rollins. Ja, herzlichen Dank. Also da tut sich aber gleich gar nichts, was das angeht. Und also Jey Uso als Eins, das ist hart. Ist hart. Und diese Reihenfolge, da gebe ich nicht viel drauf, sozusagen. Da kannst du auch würfeln, ja. Bianca Belair als Nummer 1 ist gut, ja. Vor allem, wenn du weißt, was da alles noch drin gewesen wäre im Pott. Das ist jetzt finde ich jetzt nicht wirklich überzeugend, dass man das da so macht, aber, oder dass man den Leuten diese Nummer gibt. Aber ich weiß, was Chris meint. Und in einem Real-Life-Pick hätte man Jey Uso vielleicht nicht unbedingt auf Nummer 1 gehabt. Ja, dann dümpelte es dann eben so vor sich hin, ja. Also Legado del Fantasma gegen Latino World Order. ja, es geht da immer hin und her, und weil die Fehde sich in die Belanglosigkeit gebuckt hat, ich lasse die Katze mal aus dem Sack, hat man sie auch gleich getrennt. Ja, also so kann man es natürlich auch machen, dass man die Stables, die in einer Fehde sind, auseinanderpackt, aber dazu später mehr. Ja, auf Bron Breakker, der gewonnen hat, möchte ich auch später gerne eingehen. Das erscheint mir an späterer Stelle sinnvoll. Randy Orton, dann gehen wir weiter bei den Picks. Randy Orton bleibt bei SmackDown. Ist eigentlich völlig egal, wo er ist unter uns, weil Orton ist Orton, egal in welchem Brand, der wird sein Ding machen. Naja, Jax Wechsel zu SmackDown halte ich tatsächlich für richtig und gut, dass man es macht. Und da ist unser Bron Breakker. Der ist von Raw gepickt worden. Liv Morgan bleibt oder bleibt bei Raw, glaube ich. Ne? Liv Morgan war. Ich glaube, ja, sie war ja, ich bei, glaub, Raw, bei Raw. Ja. So, also hier sind zwei Picks, die eine gewisse Freshness vielleicht reinbringen. Also Breakker zu Raw tut dem Brand, glaube ich, unglaublich gut, weil Breakker war bei NXT eine Bombe. Er war bei SmackDown schon erfrischend, die paar Male, die er da war. Und er wird Raw das geben können, bewusst können, sage ich, was dieser Brand unbedingt braucht, nämlich ein bisschen Frische. Naja, Jax bei SmackDown könnte für einen ähnlichen Effekt sorgen, wenn auch Frische hier nicht mit Schnelligkeit gleichzusetzen ist, weil sie einfach naturgemäß anders zu Werke geht. Wenn sie allerdings ihren Botch-Faktor so unter Kontrolle halten kann, wie sie es bei Raw die letzten Monate über weite Strecken gemacht hat und sogar halbwegs coole Matches raushauen kann, ja, also wir haben ja Bayley da, wir haben Bianca und so weiter da, dann ist das vielleicht gar nicht so blöd. Also diese Picks hier, die Second Picks sozusagen, die finde ich eigentlich ziemlich cool und auch folgerichtig und lassen so ein kleines bisschen Hoffnung erwarten. Ich weiß, Nia Jax muss man alles, was ich sage, immer in Anführungszeichen setzen. Ja, also bitte jetzt nicht glauben, ich finde hier Nia Jax so toll. Aber man muss ja auch die letzten Entwicklungen der Worker sich angucken. Und da war bei Nia Jax wirklich vieles deutlich besser als früher. Ne? Und deswegen, Chris, meine Meinung, das passt schon. Ja, wobei ich sagen muss, Raw verliert jetzt wieder einen Star, quasi mit der Damen-Division. Wenn wir uns die Battle Royale ein bisschen anschauen, wir haben gesagt, wer kommt in Frage zum Titel? Das war Becky, Liv und Nia Jax. Also jetzt geht Nia, die tatsächlich seit ihrem Comeback eine tolle Arbeit geleistet hat. Also ich kann da gar nichts sagen. Ich finde, ich habe das, glaube ich, ähnlich schon mal im Rahmen dieses Podcasts erwähnt. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber es kommt mir so vor, als würde ihr vieles egal sein und dass sie auch nicht mehr so großartig auf die Meinungen der Fans hört und ihr Ding einfach macht. Und das, was Orton sehr gern, glaube ich, auch sagt und meint, vereinfache dein Moveset und das, was du im Ring machst. Und ich glaube, das hat sie sich sehr zu Herzen genommen und das Ganze wirkt einfach sehr selbstbewusst. Und, ich finde, das merkt man und ich muss sagen, Raw verliert tatsächlich hier in diesem Fall. Denn naja, sagen, dadurch, dass sie auch sporadischer eingesetzt wurde, hat es halt diesen frischen Effekt noch immer. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie bei SmackDown tatsächlich gleich vielleicht in den Main Event kommt. Mal sehen, was nach Backlash im Damen-Division-Titel passieren wird, aber ähnlich wie du sehe ich da sehr, sehr viel Positives bei ihr und bin gespannt, wie sich Raw tun wird, denn dort ist die Frauen-Division für mich irgendwie auf drei Leute zusammen geschrumpft worden, dass der Champion mit Becky und die mögliche Herausforderin mit Liv und alle warten auf Rhea Ripley. Also bin ich sehr gespannt, was man da macht. Ich weiß nicht, ob du über Bron Breakker jetzt schon sprechen willst. Können wir bei Raw machen, glaube ich. Okay, passt, alles klar. Passt da vielleicht tatsächlich ganz gut, ne? Weil da ist er dann ja und dann um Chris noch drauf zu sprechen. Ja, Nia Jax, wie Chris schon sagte, Main Event, ich würde sie so als klingt jetzt ein bisschen doof, Entwicklungs-Main Event bezeichnen, denn Nia Jax könnte zwar einen Titel gewinnen, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht und deswegen ist sie, glaube ich, eher dazu da, zwar in Main Events aufzutreten, aber eher Leute zu elevaten und over zu bringen und das ist auch ehrlich gesagt ihr Ding. Du kannst sie auch beim Pay-Per-View mal einsetzen, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen als Titelkandidatin, das passt. Dass sie da jetzt wirklich zwingend ein Faktor wäre für eine Championship, Eher nicht. Allerdings kannst du es auch nicht ausschließen, weil du kannst dir immer so einen Titel geben. Nur sind dafür mittlerweile tatsächlich andere beim blauen Brand jetzt erstmal vorrangig. Bayley wird den Titel wohl erstmal ein bisschen halten. Darüber reden wir auch gleich bei Backlash. Und wenn nicht, sind da andere Damen, die ich tatsächlich jetzt prädestiniert sehe, eher einen Titel zu nehmen. Aber darüber sprechen wir bei der Pay-Per-View-Preview nachher. Ich möchte auch nicht auf das Segment zwischen Kevin Owens und der neuen Bloodline und Randy Orton, der ihm zu Hilfe kommt, eingehen. Auch das machen wir nachher etwas ausführlicher bei der Pay-Per-View-Preview. Ja, dann bei SmackDown gehen wir in die nächste Runde. Und da sieht man auch gleich, wie groß die Bloodline ist. Sie ist nämlich nur der Nummer 3-Pick geworden. Solo Sikoa, Tama Tonga und Paul Heyman, eigentlich auch ein Witz, dass die nur Nummer 3 sind, bleiben bei SmackDown, genau wie LA Knight. Ja, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, LA Knight zu Raw zu traden, aber das ist eine andere Geschichte. LA Knight bleibt beim blauen Brand. Ricochet und Sheamus bleiben bei Raw. Nothing new here, würde ich sagen. Oder gibt es da mehr zu ergänzen, Chris? Nicht wirklich. Wie man das zu sagen? Das ist, Bloodline tut weh. Ich bin mir nicht sicher, warum Roman Reigns da nicht dabei ist. Erklärt wurde es, dass er sich selbst rausgenommen hat, aber... Aha, habe ich nichts von gehört. Das ist interessant. Obwohl ich sagen muss, Runde 4 ist für mich eklatanter, aber dazu kommt... Wann hat denn Reigns gesagt, dass er sich rausnimmt? Also angeblich hat Roman Reigns hat es irgendwie, glaube ich, dadurch erklärt, dass er sich selbst irgendwie nicht zur Verfügung gestellt hat, gepickt zu werden, ja. Achso, das kann man sich jetzt aussuchen. Okay, das ist natürlich auch ganz praktisch. Gut. Ja, ansonsten schönes Thumbnail, wie die Dudleys sich die Brille aufsetzen, immer wieder großartig. Ja, auch das nächste Match möchte ich nicht so ausführlich drüber reden, weil das machen wir bei der Pay-Per-View-Preview, ne? Tiffany Stratton gegen Naomi, habe ich glaube ich irgendwie schon mal gehört, bin mir nicht ganz sicher. Diesmal via DQ ein Sieg für Tiffy, weil Nia Jax sich eingemischt hatte und dann kommen wir nachher ja auch zur Pay-Per-View-Preview, wo wir darauf dann eingehen. Ja, jetzt kommen wir zum vierten Draft Pick, wo Chris ein bisschen mehr zu berichten hat. Styles SmackDown, Andrade SmackDown. Raw bleibt die Alpha Academy und Raw Kiana James. Chris, dann hau mal raus. Also für mich ist es höchst unglücklich, in Runde 4 erst AJ Styles, den Herausforderer Nummer 1 zu picken. Wenn man das ein bisschen aus der Echtkampfsituation nimmt, der Mann kann dieses Wochenende der WWE-Champion werden und er ist dann, welcher Pick? Runde 4? Weiß nicht. Nachdem die Reihenfolge zwar egal ist, kannst du ja eigentlich so statt Randy Orton da einfach AJ Styles hinsetzen bei Runde 2, dein Main Event von Backlash zumindest ein bisschen mehr Wert zu geben. In einem Pick mit Andrade genommen zu werden, das ist halt für mich irgendwie, zeigt halt eindeutig, dass dieser Mann diesen Titel A nicht gewinnen wird und B von WWE selbst nicht geratet wird. Kiana James ist andererseits interessanter, hat sich da ziemlich hochgearbeitet von NXT Level Up herumgedümpelt bis zu NXT, dann wurde sie glaube ich auch Tag Team Champion. Kommt auch stark über das Gimmick, auch wenn das ein bisschen, ich möchte nicht sagen, verändert wurde. Kann einen Super-Heel spielen. Sie ist eigentlich ein gemachter Heel, da ist einfach die Mimik und auch ein bisschen das Aussehen ideal dafür. Im Ring ist es, würde mal sagen, Durchschnitt, aber gut genug, damit man da auch, wie gesagt, ich glaube, das wird oft genug noch ein Thema bleiben in diesem Podcast, die Freshness. Und Raw braucht auf jeden Fall neue Damen im Roster. Vielleicht kann man da auch irgendwie sowas wie einen kleinen Push sich gönnen. Das finde ich ziemlich gut. Der Rest, ja, Alpha Academy und Andrade, das ist okay, aber Ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich, aber der Herausforderer Nummer 1 darf nicht Runde 4 sein. Das schmälert für mich den Main Event vom Backlash dann nochmal sehr, sehr deutlich. Also, keine Ahnung, das war für mich sehr eklatant. Ja, bin ich total bei dir. Eigentlich hätten alle anderen, die vorher gepickt worden sind, ein Titelmatch dann eher kriegen müssen als Styles. Ja. Aber ja, wenn man das dann so ein bisschen auch auf die Realität übertragen möchte und wenn man so ein Fantasy-Produkt kaufen soll, muss man versuchen, so ein bisschen diese Bezüge zumindest herzustellen. Das muss ja irgendwie schlüssig sein. Dann ist das oder kann das ein Problem werden. Und da bin ich, wie gesagt, bei Chris. Ja, das waren dann auch die on-air gezeigten Picks über die sozialen Medien. Wurde noch Folgendes ergänzt. Baron Corbin kommt zu SmackDown zurück. Ja, ist ja nicht mehr Tag-Team-Champion bei NXT, wo auch Bron Breakker jetzt mittlerweile im Main-Roster ja ist. Ja, mal gucken. Hoffentlich findet er keine Wohnung, weil dann gibt es wieder ein gutes Gimmick. Raw, Elba Fire und Isla Dawn. Okay, SmackDown, der OC, wo es eigentlich völlig egal ist, ob er mal bei Raw oder bei SmackDown ist. Ivar leider bleibt bei Raw, hätte ich irgendwie gern bei SmackDown gesehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ihm irgendwie was hätte geben können. Zu SmackDown, boah, ich weiß gar nicht, kommen sie oder sind sie schon da? Cedric Alexander und Ashanti The Adonis abwarten. Ich glaube, die waren bei SmackDown. Ich glaube, boah, krass, das, da haben sie aber nicht viele Einsätze gehabt. Shayna Baszler bleibt bei Raw und Zoe Stark auch. Offenbar nicht als Tag-Team gedraftet, auf jeden Fall bleiben sie bei Raw. Ja, das war der SmackDown-Draw und nun kommen wir zum Raw-Draw. Ja, die Monday Night Raw-Ausgabe, wir haben schon drüber gesprochen, Becky Lynch hat das Ganze eröffnet und freut sich, dass sie endlich nach 2 Jahren diesen Titel gewinnen konnte. Unterbrochen wurde sie von Liv Morgan, die große Lust hat, die Herausforderin Nummer 1 zu werden auf diese Women's World Championship. Nia Jax hat da auch noch ein Thema mitzureden gehabt und das Ganze wurde ja, genutzt, damit man das Match zwischen Nia und Liv Morgan später in der Show quasi aufbaut. Hier hat man, glaube ich, das gemerkt, was schon gesagt wurde. Die brauchen dringend ein paar neue Gesichter in der Damen-Division. Stephanie McMahon, tatsächlich sehr interessant, kommt heraus für die ersten Drafts des Abends. Nachdem sie ja, glaube ich, bei der Hall of Fame zu sehen wurde, jetzt auch offiziell quasi im WWE-TV zurück. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, was das genau heißt, ob sie jetzt zurück ist in irgendeiner Rolle oder nicht, aber finde ich irgendwie doch ganz interessant. Der erste Pick für Raw war tatsächlich Imperium. Ein bisschen abgeschwächtere Version natürlich, nach den Ereignissen in der Vorwoche. Gunther und Ludwig Kaiser finde ich natürlich interessant, dass man die Imperium als erstes genommen hat. Schön für Ludwig Kaiser auch, vor allem sehr cool für Gunther. Und Damage Control tatsächlich als erster Pick. Io Sky, Asuka, Kairi Sane und Dakota. Auch für mich sehr überraschend, aber ich freue mich natürlich. Für SmackDown, ich glaube, wenig überraschend, Jade Cargill und tatsächlich Kevin Owens. Also, ja, dieser erste Pick für mich, dann hätte ich glaube ich, nur Jade Cargill, glaube ich, bei SmackDown richtig getippt. Der Rest, den hätte ich so nicht gesehen. Zeigt aber auch ein bisschen das Booking, muss ich sagen, der letzten Wochen. Gleichwohl freue ich mich vor allem für Imperium und Damage Control. Ob das jetzt etwas andeutet, einen größeren Push, das bezweifle ich. Aber bezüglich Damage Control, da gibt es ja auch dann bei der Pay-Per-View-Preview noch mehr zu sagen, denke ich. Hast du noch irgendwas zu den ersten Picks, was du loswerden möchtest? Ja, und zwar, was Damage Control angeht. Keine Angst, ich will jetzt nicht schon wieder das alte Damage Control-Lied hier singen. Aber ich habe ja gesagt, dass meine Empfindung ist, meine Wahrnehmung, dass Damage Control Backstage ein echt hohes Standing haben und dass man sie entsprechend auch hoch ansieht und entsprechend bei den Fans vermarktet. Wir wissen jetzt, dass diese Runden 1, 2, 3 jetzt nicht die allergrößte Bedeutung haben. Ne? Aber eine Kleinigkeit mag es vielleicht ausmachen, dass man Damage Control so inszeniert. Also WWE sieht in denen tatsächlich was. Es ist auch folgerichtig, sie jetzt wegzuholen von SmackDown, denn da ist Bayley. Und Bayley und Damage Control wird man jetzt die nächsten Monate vielleicht länger so booken, dass sie überhaupt nichts miteinander in Verbindung bringen wird. Das wird, by the way, wenn ich jetzt gucke, für wen es schlechter wird auf Dauer, für Bayley oder Damage Control, sage ich ganz klar Bayley, weil Bayley ein erbärmliches Gimmick derzeit hat, finde ich. Und Damage Control, also verlieren werden beide, dass man mich da nicht falsch versteht. Ja, aber Damage Control werden sich mit ihrer bitchigen Heel-Art sicherlich eher ihre Nische suchen und sie auch finden, als Bayley mit ihrer jetzt langsam wieder anbiedernden Face-Art. Da hat einfach keiner Bock drauf. Und ich weiß nicht, ob man bei WWE mittlerweile auch endlich mal erkennt, was man sich da kaputt gemacht hat mit Damage Control. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ich bin nur bei Chris und freue mich, dass Damage Control ein eher hohes Standing noch haben. Ich freue mich auch für Kevin Owens, der als Draftpick sicherlich Overachieving rausgeht, da gehört er nicht hin. Raw, Imperium, da würde ich nachher, da sage ich jetzt schon was dazu, denn er wurde quasi auch über Social Media unter ferner Liefen angekündigt. Der coole Herr Vinci, der ist ja immer noch da, ja, der ist jetzt ja nicht weg. Und er ist jetzt zu SmackDown gedraftet worden und ich habe echt Angst, dass das sein Todesurteil ist, denn, also jetzt im übertragenen Sinne und sehr martialisch, ist natürlich völliger Unfug, ja, hier von so einem Wort zu sprechen, aber ich sehe nicht, dass er bei SmackDown da die allererste Geige spielen wird, um es mal vorsichtig zu sagen. Das heißt, er gehörte eigentlich zu denen, die von Imperium, ich will nicht sagen profitiert haben, aber für den Imperium wirklich gut war, und das sei ihm auch herzlich gegönnt, denn er ist ein verdammt guter Worker. Das muss man einfach mal so sagen. Blöd nur, dass es bei WWE wirklich gute Worker auch nicht Mangelware sind. Also die gibt es öfter. Und das heißt, bei SmackDown wird er, wenn es gut läuft, Einsätze kriegen, Leute overbringen dürfen, vielleicht sogar eine kleine Fehde. Aber das könnte jetzt schwierig werden für Vinci, und ich hoffe einfach mal, dass das Szenario ist, er arbeitet ein bisschen im Main-Roster, und weil er so ein unglaublich guter Worker ist und nach allem, was ich gehört habe, auch ein feiner Kerl zu sein scheint, ich habe ihn bisher nicht persönlich kennenlernen dürfen, dass er vielleicht im Performance-Center oder so als Trainer oder was auch immer nachher arbeiten könnte, falls es da irgendwie im Main-Roster nicht funzt. Weil dafür ist er einfach zu gut. Und ja, ich wollte das nur mal kurz anmerken, dass es hier nicht so untergeht. Denn Imperium ist jetzt ohne Vinci. Und das, ich halte es A für random out of nowhere. Und ich halte es B für nicht gut, ehrlich gesagt. Und zwar nicht nur aus Vincis Karriereperspektive, sondern Imperium als Stable, ja, da brauchst du einfach drei Leute, weil sonst bist du ein besseres Tag-Team, in Anführungszeichen. Und also ich bin mit dieser Geschichte nicht wirklich glücklich, weil es auch überhaupt nicht Not tut. Es macht nur dann Sinn, wenn du Vinci jetzt einen Singles-Push gibst, was ich ihm A wünsche, aber B leider nicht sehe. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst, was ihn betrifft. Ich befürchte, das sieht wirklich nicht so gut aus. Du hast es gut zusammengefasst. Kann da echt. Ich glaube, die Trainerrolle ist aber auf jeden Fall interessant, weil ich glaube, WWE legt schon sehr großen Wert auf sichere und gute Worker, die zwar nicht gepusht werden, aber das hat man ja oft, dass irgendwie so dann plötzlich erfährt man ja, Jamie Noble ist Trainer oder Produzent, genau. Ja, sowas ist auf jeden Fall drin, und das wünsche ich ihm auch persönlich. Vervollständigkeitshalber, Gunther gewann dann sein Match gegen Xavier Woods, das war ein gutes Match. 16,5 Minuten hat man dann noch einen Angle gemacht, wo quasi Kofi Kingston die weiße Fahne für seinen guten Freund. Ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Tag-Team-Fehde plant. Für Gunther hoffe ich es persönlich nicht. Die nächsten Picks, vorgestellt von United States Champion Logan Paul, der geschützt ist, und iShow Speed, der sich noch immer vom RKO von Randy Orton quasi ausruhen muss. Und gepickt werden für Raw CM Punk. Dann für SmackDown The Pride mit Bobby Lashley, Montez Ford, Angelo Dawkins und B-Fab. Braun Strowman ist zurück, geht zum Monday Night Raw. Und Tiffany Stratton zu SmackDown. Macht alles Sinn. Pride sind für mich auch Overachiever, um das Wort von dir zu stehlen. Braun Strowman, ja. Das ist jetzt nicht die Definition von Freshness, die ich im Auge oder im Kopf hatte. Vielmehr im Kopf. Aber gut, ich schaue mir das einfach mal an. Er ist ja immerhin ein ehemaliger Universal Champion. Aber Strowman ist für mich auch einer von denen, die durchgespielt sind. Also es ist eigentlich egal, ja, wann er wiederkommt. Er wird immer das Gleiche machen und er wird ja auch nicht jünger. Das kommt ja auch dazu. Also schwierig. Ja, und er ging ja auch am Anfang in einem krassen Stil. Also das war ja Bumps bis zum geht nicht mehr. Das war ja. Aber gut, das sind die Picks. Ich glaube, das ist okay. Pride, wie gesagt, ein bisschen zu weit oben, denke ich. Ist eher ein Stable, das über Social Media, glaube ich, angekündigt worden wäre. Aber gut, freut mich ja irgendwie auch für Bobby Lashley. Segment danach gab es mit Logan Paul und Patrick Mahomes. Es tut mir leid für alle Football-Fans, ich kenne ihn leider nicht. Bin mir nicht sicher, ob das ein Big Deal ist oder ein Mittel-Big Deal oder kein Big Deal. Auf jeden Fall hat man da ein Segment gehabt mit Jey Uso, JD McDonagh und Balor. Fand ich persönlich nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ja, Judgment Day haben ein Problem. Sie werden in solchen dämlichen Segmenten irgendwie ziemlich kaputt gemacht, finde ich. Und Jey Uso hat da meiner Meinung nach so oder so nichts verloren, aber gut, meinetwegen. Braun Strowman hat hier dann auch quasi seine Rückkehr gefeiert und Jey Uso ausgeholfen. Das nächste Match war ein Intercontinental Championship Match. Das wurde unterbrochen von Chad Gable. Sami Zayn hat gegen Bronson Reed verteidigen müssen. Ein bisschen random, aber okay. Der Heel-Turn von Chad geht weiter. Gleichwohl ich sagen muss, es war ein bisschen blöd, dass Reed dann Gable abgefertigt hat. Und ja, vielleicht verlange ich zu viel, aber ich hätte irgendwie diese Woche, hätte für mich gereicht, wenn er einfach eine Promo hat, Backstage und nicht mehr. Das hier ist für einen Superheel eine Aktion, die ihn für mich eher lächerlich darstellen lässt. Das letzte Woche war cool, es war intensiv, es war einfach dadurch, dass die anderen auch so eine gute Arbeit geleistet haben, ein tolles Segment und hat für mich schon richtig gut angefangen. In dieser Woche war ich nicht sehr zufrieden mit dem, was man mit Chad Gable gemacht hat. Ich hoffe, dass man da nochmal etwas mehr an der Schraube dreht, denn dass Bronson Reed ihn danach abfertigt, ist sowas von brutal unnötig. Die nächsten Picks. Wobei, wurden ganz kurz. Ja. Ich würde ergänzend noch bitte, gerne. Ausführen, was du gesagt hast, sehe ich tatsächlich ganz genauso. Und da kann Chad Gable leider überhaupt nichts für, denn diese, was er macht und auch wie er mit seinem Stable spricht, finde ich, das ist wirklich groß. Das ist richtig, richtig gut. Er muss dann jetzt ein Segment machen. Hätte er hier eingegriffen und Sami Zayn einfach angegriffen und wäre dann gegangen oder hätte Bronson Reed auch noch einen mitgegeben oder was auch immer, alles gut. Alles in Ordnung. Aber wenn er dann selbst abgefertigt wird, dann ist das, ich sag mal vorsichtig, diplomatisch, leicht kontraproduktives Booking. Ja, das macht ihn ein bisschen lächerlich, wie du sagst. Und es ist deswegen schade, weil er seinen Job eigentlich echt gut macht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich Bock hätte auf die Fehde Zane gegen Gable. Aber eigentlich hätte ich Bock drauf, weil ich, das darf man auch gar nicht sagen, weil ich will, dass Gable gewinnt. Ja, also das ist vollkommen das, was WWE eigentlich nicht erreichen will. Aber ich feiere Gable für seine Leistung so stark, dass er bitte, bitte gewinnen soll. Und leider lässt WWE das mediale Crescendo doch eher mit einer verrosteten Trompete erklingen. Und das kann dann nicht so richtig funktionieren. Oder vielleicht bei mir, also bei Mainstream sicherlich nicht, bei mir schon, weil ich einfach sehe, wie Gable sich gegen Katastrophenbooking behauptet und das bewirkt, seinen Face-Faktor bei mir nochmal steigen zu lassen. Aber das ist sicherlich nicht das, was WWE eigentlich erreichen möchte und deswegen bin ich vollkommen bei Chris. Ja, ich glaube, ich werde auch nicht müde zu sein, in diesem Podcast zu sagen, dass Chad Gable eine unglaublich gute Arbeit macht. Er ist im Ring so großartig und er macht wirklich aus Katastrophenbooking das Maximum und ich hoffe, dass er es auch weiterhin schafft und vielleicht ein besseres Booking in den nächsten Wochen genießen darf. Und das werden wir auch weiterhin immer betonen. Auf jeden Fall, wie bei Damage Control. Also genau. In irgendeinem anderen Universum werden alle gepusht und die Leute dort haben ein super Produkt vor sich. Ja. Die nächsten Breath Picks von der APA werden verkündet, JBL und Ron Simmons. Und es sind folgende Picks für Raw, also hier Wechsel, die Latino World Order mit Rey Mysterio, Dragon Lee, Cruz del Toro, Joaquin Wild, Zelina Vega und Carlito. Wobei ich nicht weiß, Carlito, ob das stimmt, der sie betrogen. Und Legado del Fantasma bleiben bei SmackDown mit Santos Escobar, Angel, Berto und Elektra Lopez. Dann Drew McIntyre, relativ spät eigentlich, muss ich sagen, zu Monday Night Raw. Shinsuke Nakamura geht zu SmackDown und ja, macht seine Arbeit, wenn er braucht. Cody hat er ja schon durchgespielt, deswegen ein Titelmatch wird er so schnell wohl nicht bekommen. Währenddessen hat sich CM Punk gezeigt in der VIP-Box. Hat Drew McIntyre aufgefordert, ihn doch zu suchen. Gefunden wurde er auch, aber es war ein unterschriebenes Bild von CM Punk. McIntyre hat das überhaupt nicht gut verkraftet. Und es gab dann auch eine Promo von CM Punk, grundsätzlich in seinem Schneidersitz, hat ein bisschen auch seine legendäre Promo 2000 und was war noch immer, 11, ein bisschen wiedergegeben. Zusammenfassend, I'll make your life a living hell. Das heißt, diese Fehde geht weiter und ich finde die auch sehr, sehr gut. Ist eine gute Fehde, macht mir sehr Spaß. McIntyre hat auch offiziell einen neuen Vertrag unterschrieben. Bleibt also bei WWE erhalten und ich denke mal, in der Hinsicht gibt es eh nicht viel Neues zu sagen. Punk, wie lange er noch nicht einsetzbar ist, wird man sehen, aber er sieht doch relativ gesund und fit aus und auch der Arm braucht keine Unterstützung mehr. Also denke ich mal, werden wir wohl, ich weiß nicht, ob wir es bald sehen, ich denke, das ist ein SummerSlam-Match der beiden. Ja. Und ich finde es gut, keine Ahnung. Beide machen einen guten Job hier. Vor allem Drew in seiner besten Phase soll einfach weiter so machen. Dann wird sich's eh zeigen, wie weit das gehen kann. Für Punk, früher oder später, glaube ich, wird ihm der World Heavyweight Titel hinterhergeworfen. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und gebe dir natürlich auch die Möglichkeit, dich zu den Draft Picks zu äußern. Ansonsten können wir dann natürlich weitergehen. Ja, also ich bin bei dir, dass diese Fehde mit Punk und Drew tatsächlich eine runde Sache ist. Catchen tut sie mich tatsächlich nicht so richtig, weil ich tatsächlich Drew lieber mit Sheamus momentan haben möchte. Das fühlt sich für mich irgendwie knuddeliger an. Und Punk hätte ich, wenn überhaupt, gern gegen Cody gesehen. Das wird jetzt aber natürlich erstmal nichts werden. Und derzeit wüsste ich gar nicht. Ja klar, es muss Drew sein, auch nach dem, was bei WrestleMania gelaufen ist. Aber es ist, wie gesagt, finde ich jetzt nicht so wirklich toll, weil da hätte ich tatsächlich, hätte ich nicht, dass ich das erstmal sagen würde, die Fehde mit Drew und Sheamus lieber als die mit Drew und Punk. Ganz komisch. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt einen Gegner für Punk aussuchen sollte, da wird die Wahl aber auch erstmal eng. Punk ist im Moment, so sehr man ihn da so sehr Raw ihn braucht, fällt es mir doch nicht einfach, einen Gegner auszusuchen für ihn. Vielleicht Gunther? Gunther wäre geil. Gunther wäre cool, ja. Gunther wäre geil. Hat auch, glaube ich, nichts im Moment. Also, aber gut, das soll ich nicht Fantasy-Booking machen. Ich kann die Fehde, ich kann sie nachfühlen, aber ich kann sie nicht fühlen. So kann man es vielleicht beschreiben, wenn man weiß, was ich meine. Definitiv, ja. Wir haben ja gesagt, wir wollen über Bron Breakker sprechen und Kathy Kelly wollte das auch und hat sich geschnappt für ein Interview. Breaker meint, ja, Pierce hat hier gute Arbeit geleistet und weiß genau, was er in ihn hat, dass er ihn gepickt hat. Sheamus kam auch hinzu und hat gemeint, du Breaker, du erinnerst an mich selbst in meinen jungen Jahren. Und währenddessen ist auch Drew McIntyre an den beiden vorbeigestürmt. Ich persönlich habe eine ganz eindeutige Meinung für bezüglich Bron Breaker. Ich finde ihn großartig, noch immer. Ja. Er ist jemand, da habe ich richtig Bock drauf zu sehen, was er in der Lage ist zu liefern. Seine In-Ring-Leistung ist, wie soll ich sagen, es ist brutal auf eine sehr coole Art und Weise. Man kann sich, das ist angenehm anzusehen. Die Gegner machen da natürlich auch immer eine gute Arbeit. Sein Spear ist sehr gut. Das Einzige, wo ich ein bisschen Sorge habe, ist, dass man ihn zu lange mit solchen Squash-Matches aufhält. Ich weiß, das ist eine Sache, die man einsetzen muss. Und ich finde es auch gut, dass man das bei ihm macht, dass er die Matches schnell gewinnt. Ich bin mir nicht sicher, welche Feder als erstes kommt. Ob das jetzt eine Feder ist mit Sheamus und McIntyre, weiß ich nicht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass das sofort ganz nach oben geht. Ich würde ihm eigentlich diesen World Heavyweight-Titel irgendwie so schnell wie möglich über die Schulter knallen und durch das ganze Roster pflügen lassen, irgendwie am besten ein Jahr lang und dann schauen, wohin das Ganze führt. Ich glaube, dass dieser Titel für ihn gemacht ist, um ehrlich zu sein. Es ist nicht so groß, um aus WWE sich zu sagen, es ist ein zu großes Risiko, aber er ist groß genug, um zu sagen, okay, wir probieren das jetzt mit dir. Ich habe einfach Bock auf den. Alles an den schreit intensiv, brutal und einfach fast pace, fertig, abfertigen. Stichwort Freshness und er ist die Personifizierung von allen, muss ich sagen. Auch wenn ich sehr große Lust auf Dragunov habe, aber zu dem kommen wir noch. Breaker ist für mich der gemachte Main-Roster-Superstar, der sowohl unter Vince, glaube ich, große Chancen gehabt hätte, aber vor allem bei Triple H, ich glaube, ganz ehrlich, das wird hier hingeknallt auf dem Präsentierteller. Jetzt liegt es an WWE, ihn zu nutzen und ich hoffe wirklich, dass sie das machen, denn ich habe ganz, ganz große Lust. Ja, ich habe gerade überlegt, Stichwort Fäden für Punk, da hätte ich auch jetzt, wo wir ihn haben, Breaker wäre sehr fresh und Ilja wäre auch sehr fresh. Allerdings, ich habe ein bisschen Angst, dass Punk da mitgehen kann mittlerweile. Das muss ich tatsächlich so sagen. Ich fürchte, die würden den so ausziehen. Also, gerade Breaker, den kriegst du, glaube ich, die nächsten 3-4 Jahre, kriegst du den nicht ruhig gestellt, in Anführungszeichen. Ja. Ja, also, der wird marschieren. Und Ilja, nicht minder, ja, also Der kennt im Ring ja auch nur eine Richtung, ein Tempo und ein Modus der Selbstschonung, nämlich nicht den höchsten, in Anführungszeichen. Also der geht dahin, wo es weh tut. Und das fasziniert mich ja trotzdem unglaublich safe, was die Gegner angeht. Ja? Also ich könnte mir fast schon Ilja noch eher gegen Punk vorstellen. Das wäre auch eine coole Fehde tatsächlich. Aber ihr seht, wir sind wieder bei den jungen Leuten, die da ins Spiel kommen. Und nicht nur, dass das coole Ideen sind, die man da bringen könnte. Also ich finde sie cooler. Ich will jetzt nicht sagen, oh, was habe ich wieder für eine tolle Idee. Die Ideen werden andere auch gehabt haben, ganz sicher. Aber man muss eben dann sehen, dass die alte Garde da mittlerweile vielleicht gar nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes mithalten kann. Ja, also Punk mit seinen Mitte 40, die er jetzt hat. Uiuiuiuiuiui. Also ja, deswegen ist das mit Drew vielleicht gar nicht so schlecht. Drew ist ja auch, aber Drew ist stiff. Also, ja, der ist. Was ist da für Punk überhaupt noch gut? Kannst du gar nichts mehr machen mit Punk letzten Endes. Vielleicht Orton, der ist schön langsam und vorsichtig. Also, stimmt, das geht sicher, ja. Aber, boah, ja, also wie gesagt, Chris und ich haben uns so ein bisschen in die Youngster verliebt und Ilja und Breaker könnten das Kerosin sein, das dem Raw-Tank wieder ein bisschen Feuer geben könnte. Ah, definitiv. Also das sind, da habe ich ganz, ganz große Hoffnung, dass man da was macht. Genau, die Sache mit Punk und Drew haben wir durchgesprochen. Als nächstes kamen Teddy Long und Alundra Blaze, um die nächsten Picks vorzulesen. Judgment Day bleibt bei Monday Night Raw. Finn Balor, JD McDonagh und Dominic Mysterio. Naomi bei SmackDown. Ilya Dragunov, über ihn haben wir gerade gesprochen, zu Monday Night Raw. Sehr, sehr gespannt bin ich darauf. Etwas zu spät gepickt, um ehrlich zu sein. Chelsea Green und Piper Niven wechseln den Brand zu SmackDown. Und Chelsea Green kriegt auch dem nächsten NXT Championship Match. Das freut mich, um ehrlich zu sein. Gewinnen wird, das wage ich zu bezweifeln. Dragunov zu Raw, wir haben es angesprochen. Mal schauen. Triple H, jetzt liegt es an dir. Ich glaube, auch schon erwähnt in diesem Podcast, dieser Mann in diesem Roster ist wohl ziemlich sicher sofort in den Top 3 der technisch versiertesten. Er ist vielleicht sogar der beste Wrestler im Main-Roster jetzt gerade. Das ist einfach nur unglaublich gut. Und Selling, meine Damen und Herren, wenn ihr das noch nicht gesehen habt von Dragunov, schaut euch gerne seine letzten 10 NXT-Matches an. Ihr werdet jetzt nicht glauben, dass er da nicht irgendwie in echt im Krankenhaus gelandet ist. Der Mann hat alles, sage ich, alles gleichwohl. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass ja, das WWE-Marketing-Team in ihm nicht so viel sieht. Das ist die Angst, die ich verspüre. Also, das wäre blind. Also, das wäre brutal blind. Ich bin ja im deutschen Wrestling nicht so bewandert. Und ich habe die Geschichte, glaube ich, schon mal erzählt. Das erste Dragunov-Match, das ich gesehen habe, it blew my mind, gewissermaßen. Also wer das nicht sieht, und es geht nicht nur um die Skills, es geht auch um Charisma, es geht um Selling, es geht ums Gesamtpaket. Das muss man einfach sehen. Andererseits, WWE hat schon ganz viele Sachen nicht gesehen, die man einfach sehen müsste. Aber ich glaube wirklich, also man muss eine Sache auch dazu immer betrachten, es ist jetzt Hunter. Und Hunter hat seine Leute A gesehen und B auch so zum großen Teil mit verantwortlich gezeichnet dafür, dass sie so inszeniert worden sind, wie sie inszeniert wurden. Und deswegen darf man da immer ein bisschen hoffen. Und ja, ist egal, welchen Titel du ihm gibst, wenn du ihm überhaupt einen gibst. Lass ihn einfach worken. Ich glaube, der Kerl wird overkommen. Gut, bei den Amis ist das immer so eine Sache. Ja, Russland und so, weiß ich nicht. Der typische Heel ist er irgendwie auch nicht. Also kann sein, dass er sich vielleicht irgendwie mit seiner Art einfach overkommt, ohne dass man es verhindern kann. Und das wäre eigentlich das Beste. So, Sie haben diesen Daniel Bryan-Effekt schon mal angesprochen, den ich in ihm gesehen habe damals. Natürlich nicht vergleichbar, die beiden, ja, aber sowas, was diese Underdog und ins Herz wrestlen bei den Fans angeht, da sehe ich gewisse Parallelen dann doch wieder. Und deswegen hoffe ich, dass es klappt. Auch Chelsea Green ist ja so ein bisschen unsere Wrestlerin der Herzen ein Stück weit. Auch ein bisschen underrated wahrgenommen, habe ich das Gefühl. Die ist so ein bisschen, wie soll man sagen, wrestlerisch besseren Iconic-Wrestlerin, die ich ja auch sehr cool fand. Guter Vergleich. Die waren ja auch so knuddelig. Man wollte sie mal in den Arm nehmen, weil sie so tüdelig und dusselig waren, auch wenn sie dann böse sein wollten. Chelsea Green geht so vom Knuddelfaktor in die gleiche Richtung, aber hat eben wrestlerisch noch ein bisschen mehr drauf. Und ich könnte sie mir zum Beispiel auch gut bei dem NXT-Titel vorstellen, tatsächlich, dass sie dann auch, aber dafür ist sie eben im Main-Roster. Das ist ein Problem, muss man ganz deutlich sagen. Andererseits, das haben auch andere schon mal gemacht. So diesen Titel Becky hat es gemacht, ja. Ja, und Lotte auch. Und das war eine andere Zeit, als Lotte damals Champion war. Da hatten wir noch ein anderes NXT-Gimmick sozusagen. Also möglich wäre es, ich weiß jetzt nicht, ob es für NXT gut oder nicht gut wäre, wenn Chelsea den Titel auch im Main-Roster spazieren trägt. Vielleicht wäre es gar nicht so blöd. Ich weiß es gar nicht. Aber es wird ihrem Gimmick gut tun. Und dann hat sie was, womit sie so ein bisschen angeben kann und so ein bisschen zeigen kann und so. Also, ob mit oder ohne Gürtel, ich hoffe, dass die irgendwann mal Titelgold hat. Und wenn es nur das Tag-Team-Gold, die waren doch mal Tag-Team-Champion. Das war ja kein richtiger Tag-Team-Champion-Run. Die haben dann ja irgendwie die Titel so vererbt bekommen, so nach dem Motto, ne? Irgendso ja, genau. Also, nee. Weil im Main-Roster, also übrigens, ich würde es sofort unterstützen, dass Chelsea Green bei SmackDown oder so den Titel holt. Warum denn nicht? Ist doch völlig Wumpe. Gib ihr einfach den Titel. Und wenn du ihr nicht den Singles-Titel gibst, ja, dann lass sie nochmal Tag-Team-Gold gewinnen. Aber da haben wir andere Sachen, darüber sprechen wir gleich, was in Frankreich ansteht. Genau. Liv Morgan gewann gegen Nia Jax nach dem Oblivion, also macht sich auf jeden Fall mal bereit für ein Team-Match gegen Becky. Tiffany Stratton hat sich das Ganze in der ersten Reihe angesehen. Weiter ging es dann. Den Dudley Boys haben die nächsten Picks vorgelesen, und zwar folgendes: New Day bleiben bei Raw, genau. Pretty Deadly bleiben bei SmackDown. Lyra Valkyrie. Warte mal, New Day waren noch bei SmackDown, oder nicht? Waren die bei Raw? Ich weiß nicht. Gute Frage. Ich dachte, die waren bei SmackDown, aber auch ohne Gewehr jetzt. Huh. Ja, ich muss sagen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, sie gehen zu Monday Night Raw. Pretty Deadly bleiben bei SmackDown, da bin ich mir sicher, dass die bei SmackDown waren. Lyra Valkyria zu Monday Night Raw, ex-NXT Women's Champion. Candice LeRae und Indi Hartwell gehen zu SmackDown, ja, die waren bei Monday Night Raw. Ja, interessant ist natürlich Lyra Valkyria, großartige Wrestlerin, hat ein interessantes Gimmick auch. Ja, bleibt abzuwarten. Also ich glaube, sie kam mal auch in einer Chris Mania-Frage vor, quasi ein Champion, der nicht aus Amerika. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist ähnlich wie Kiana James, wobei Valkyria stärker im Ring ist. Freshness im Women's Roster von Monday Night Raw. Das ist ja meine Hoffnung, dass man da wirklich mal das Ganze einfach mal komplett über den Haufen wirft und diesen Damen die Chance gibt. Ob man das macht, wird man in den nächsten Wochen sehen. Du kriegst einfach nieder. Sie ja, ne? 27 sehe ich gerade. Also, ja, sehr jung. Ja. Da hat sie ihren Weg noch vor sich. Super. Sehr, sehr jung. Und wie gesagt, eine hervorragende Wrestlerin. Ja. Ja, genau. Also es gibt da noch ein Segment, wo sich Dominik darüber ärgert, dass er so spät gedraftet wurde. muss sagen, ich bin nicht so überrascht. Die letzten Wochen waren nicht so gut in seiner Karriere. Ist auch verletzt, da ja, schlagen sich die Gerüchte, dass er irgendwie eine Operation braucht, und dann heißt es, er braucht keine. Ja, wird sich zeigen. Zum Abschluss kamen die beiden GMs heraus, Nick Aldis für SmackDown und Adam Pearce für Monday Night Raw, und wir haben Final Testament, die zum Monday Night Raw wechseln, Karrion Kross, Akam und Rezar, Paul Ellering und Scarlett. DIY gehen zu SmackDown. Ja, ob zusammen oder getrennt, wird sich zeigen. Big Bronson Reed bleibt bei Monday Night Raw. Und Blair Davenport zu SmackDown. Ähnlich anzusiedeln wie Lyra Valkyria. Hervorragende Wrestlerin. Kommt auch eher über das Gimmick. Hat bei NXT jetzt nicht die größte Rolle gespielt, tatsächlich. Bei NXT UK wurde sie damals sehr, sehr gut dargestellt und eingesetzt, hatte eine grobe Verletzung leider danach. Ja, auch hier bleibt die Hoffnung, aber ich werde das alles eher vorsichtig angehen. Wenn Triple H das richtig macht, hatte ihr also wirklich ein Kübel voller Superstars mit Talent bekommen, vor allem im Frauenroster, also Kiana James, Valkyria und Davenport. Damit allein kannst du wirklich sehr, sehr gutes Wrestling zeigen. Allein, ob man das nutzt, werden wir sehen. Abschließend Main Event. Jey Uso, Ricochet und Andrade gewann gegen den Judgment Day. Das zeigt uns auch, glaube ich, ein bisschen, wo sich das Ganze im Moment befindet nach der WrestleMania-Season. Ich wollte dich nicht irgendwie nicht zu Wort kommen lassen. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen zu den letzten Drafts. Ansonsten können wir eigentlich auch schon zu Backlash gehen. Ja, also tatsächlich keine großen Anmerkungen zu den letzten Draft-Picks, aber zum Draft selber nochmal. Das war jetzt hier nicht so ein spektakuläres Ding, das kann man nicht sagen, aber ich finde, auf den zweiten Blick ist der Draft interessant, weil, das haben wir jetzt zwei, dreimal auch schon betont, deswegen halte ich mich am Ende kurz, weil es nicht die großen Superstars sind, die den Draft geprägt haben, sondern das mögliche Potenzial für die Zukunft. Die Leute, die von NXT jetzt hochkommen, teilweise, also Carmelo Hayes mit einem sehr, sehr hohen Draft-Pick-Gehalt versehen, teilweise auch so ein bisschen eher unter Ferner liefen oder zwischen den Zeilen, was für den Mainstream-Fan nicht wirklich auffallen mag, aber für das in Anführungszeichen geschulte Auge viele Potenziale eröffnen könnte, wenn es das überhaupt viel Potenzial, also viel Potenzial bieten könnte. Und so haben Chris und ich versucht, es zu sehen. Und da ziehen wir tatsächlich auch zum großen Teil die Hoffnung draus, um es mal ganz deutlich zu sagen. Wir haben es eingangs gesagt und ich sage es jetzt nochmal. Chris und ich hoffen, dass die jungen Debütierenden hier die Kohlen aus dem Feuer holen werden, so hart es klingt, was auch viel über das Roster ein Stück weit aussagt. Chris und ich haben es mehrfach betont. Das Produkt ist wirklich spürbar besser. Es hat Kontinuität. Das war man Jahre nicht gewohnt, dass man sowas hatte. Das Problem war, dass man eben Worker hatte, die teilweise, das ist jetzt auch kein Scherz, 10, 20 Jahre da rumgelungert sind mittlerweile und wo man jede Paarung auch schon diverse Male hatte. Und wenn da mal irgendeine frische Paarung war, dann war das ja immer ganz nett, aber änderte ja nichts am großen Gesamteindruck, der dann doch festgefahren war. Und da meine ich mittlerweile auch Worker wie Rollins, wie Owens, wie Sami Zayn, die sind alle, also Rollins ist seit 12, 13 Jahren mittlerweile im Main-Roster. Fühlt sich einerseits überhaupt nicht so lange an, weil er immer noch, sag ich mal, der frische Star ist. Andererseits fühlt er sich schon länger ausgespielt an. Und da sind viele andere auch in dieser Kategorie. Und deswegen muss da jetzt einfach was passieren. Und Hunter hat ja auch was passieren lassen. Und deswegen ist der Draft für mich so unspektakulär, auf den ersten Blick daherkommt. Auf den zweiten Blick vielleicht doch relevanter, als das manche glauben mögen. Und die Zeit wird zeigen, was Hunter daraus macht, wie Chris gesagt hat. Dein Wort in Gottes Ohr, ja, wir sind da immer sehr, sehr vorsichtig, aber hoffen, dass es sich ausgeht. Ja, damit kommen wir auch zu Backlash, wo wir jetzt mal uns genauer mit beschäftigen wollen. Und wenn ich mir die Card so angucke, finde ich die relativ frisch, muss ich gestehen. Also das könnte interessant werden, teilweise wrestlerisch, teilweise auch perspektivtechnisch. Fangen wir mal an. Wir haben es bei SmackDown kurz angesprochen, Randy Orton und Kevin Owens gegen jetzt, ich sag mal, The New Bloodline, Solo Sikoa und Tama Tonga. Tama Tonga jetzt in den letzten Wochen als neues Mitglied eingeführt worden. Zusammen mit Solo Sikoa jagt er Paul Heyman ins Boxhorn. Der weiß nicht genau, was er machen soll. Darf auch mit Roman nicht telefonieren. Zumindest nicht on air. Und off air traut er sich offenbar nicht. Und die treten jetzt gegen Kevin Owens und Randy Orton an. Kevin Owens hat nun nicht nur eine Erfahrung mit der Bloodline, sondern mehrere. Er durfte gegen Roman Reigns mehrfach verlieren. Er durfte mit Sami Zayn die Tag-Team-Titel gewinnen. Er durfte beim Gewinn von Cody Rhodes dumm im Ring rumstehen bei WrestleMania. Also der hat so ziemlich alles erlebt, was man in Bezug auf die Bloodline irgendwie erleben kann. Und wird jetzt auch wieder als so eine Art Stepstone-Gegner eingesetzt mit Randy Orton, der auch das eine oder andere Lied über die Bloodline trällern kann. Das Match wird interessant, aber ich glaube nicht überragend, weil da zu viele Faktoren drin sind, die man schwer einschätzen kann. A, Tama Tonga, wenn ihr Claudio fragt, wie er mit Tangaloa bei New Japan performt hat, werden die Meinungen da auseinandergehen. Ich fand, er hat bei New Japan einen unglaublichen Coolness-Faktor gehabt, den er bei WWE, wie ich finde, ein kleines bisschen eingebüßt hat, der aber dann und wann zum Vorschein kommt. Er wird jetzt eben als der samoanische Allesfresser und Vernichter dargestellt, auch ein bisschen psychomäßig. Das hat er bei New Japan auch immer schon sehr gut gekonnt, fand ich. So ein Coolness-Psycho-Faktor, der gelingt ihm sehr gut. Solo hat jetzt nun auch noch nicht so viel Solo-Auftritte gehabt. Also einige. Er hat ja gegen Cena auch gewonnen. Danach ging es bergab. Ansonsten eher als der Mann fürs Grobe bekannt. Also da sind ein paar Unsicherheitsfaktoren. Da muss man sehen, wie können Orton und Owens mit diesen Leuten umgehen. Also da kann man schon eine gewisse Neugierde draus ziehen. Schließlich, wer wird hier gewinnen? Also nach meinem Dafürhalten muss es die Bloodline sein. Und sie muss auch deutlich gewinnen. Denn sonst kannst du Tama Tonga gleich wieder abhaken. Und sagen wir mal ehrlich, Owens und Orton sind hier eindeutig in der Übergangsgegnerrolle. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Denn als Orton bei der Series 2023 zurückkam, war das ein Comeback nach Main-Event-Art. Und der Junge macht die Jobs. Er gewinnt mal seine Matches, aber die wichtigen Sachen, da legt er sich dann eben auch mal hin. Und finde ich total geil, wie Randy sich da mittlerweile selbst definiert, wie er da mit Hunter, die kennen sich ja nur auch schon ein paar Tage länger, da offensichtlich seine Rolle besprochen hat. Total gut. Owens macht das sowieso schon seit ganz, ganz langer Zeit, diese Geschichte. Also ich finde an dieser Paarung wirklich manches interessant. Sie kommt eher unspektakulär daher, ist auch nicht so spektakulär aufgebaut worden, ganz ehrlich. Ja, also Orton hat jetzt Owens geholfen. Die beiden kannten sich vorher ja schon ganz gut in den letzten Wochen. Das geht, aber ist jetzt nicht so der Mega-Aufbau. Aber es stört mich hier tatsächlich überhaupt nicht, weil es progressing, sagt man das, wenn man fortschreitet, ein fortschreitendes Match für die Bloodline, für die Entwicklung ist es wirklich, ist ein Storyline-Match und als solches möchte ich es auch sehen und ich möchte es tatsächlich auch sehen. Ich weiß nicht, Chris, wie empfindest du es? Also ich möchte es auch sehen. Für mich ist ganz wichtig, nochmal hervorzuheben, dass die Bloodline hier gewinnen muss. Also das ist ein absoluter Pflichtsieg, wenn wir da irgendwie langfristig weiter was aufbauen wollen. Solo hat jetzt ganz gute Wochen hinter sich, finde ich. Also er wird in dieser Rolle als Anführer reingesteckt, so, dann hilft ihm bitte auch beim Booking. Er muss jetzt gewinnen. Er muss dieses Ding gewinnen und es muss, also du kannst natürlich ein Match draus machen, so eine Viertelstunde und dann muss es aber deutlich werden, so richtig mehrere Samoan Spikes, ähnlich wie gegen Cena, bis die wirklich nur noch regellos am Boden liegen und er muss den Pin dann holen. Tama Tonga, da freue ich mich einfach mal zu sehen, was er drauf hat. Intensität hat er und das ist schon mal nicht so schlecht. Owens und Orton brauchen hier absolut keinen Sieg. Es wird ihnen nicht weiterhelfen, wenn sie das gewinnen. Wenn sie verlieren, wird sie das auch nicht weiter runterwirtschaften. Owens ist Owens. Orton ist Orton. Was ich auch gut fand, was du schon erwähnt hast, dieses Comeback bei der Survivor Series, das war einer der größten Pops, die ich echt seit langem gehört habe. Und er ist ein absoluter Main-Eventer. Er sieht aus wie ein Main-Eventer. Das ist ein, ich glaube, viele haben es schon gesagt, wenn WWE-Offizielle sich einen Superstar bauen, bauen sie Randy Orton. Ja? Und dass er so zurückkam, und ich bin mir nicht sicher, ob das so abgemacht war, aber sofort in Anführungszeichen degradiert zu werden in die United States Championship Riege, auch wenn der Champion eigentlich ein Superstar ist, ein globaler, war es vielleicht nicht das, was Orton sich erwartet hat, aber ich denke mal, er ist in einer Situation, wo er reflektiert ist, wahrscheinlich auch aufgrund seiner Familie, denkt er sich, weißt du was, ich habe einfach Bock, ich habe Spaß und das ist das Endergebnis und das ist auch sehr, sehr wichtig. Von daher bin ich sehr gespannt auf das Match und es, wie gesagt, egal, was man dazu sagen kann, wichtig ist, dass Solo und Tama Tonga das Ding gewinnen. Vielleicht mit Eingriff vom dritten Mitglied, vom neuen, wer auch immer das sein mag. Ich denke schon, dass langfristig noch ein dritter dazukommt. Egal wie man es macht, um Gottes Willen, Triple H, wenn wir weitermachen wollen mit dieser Fehde, wo ich absolut kein Problem habe damit, denn ich war auch jemand, der gesagt hat, ich möchte Solo als Anführer einer Bloodline 2.0 einfach mal sehen, dann fangen wir auch gescheit an und lassen sie gewinnen. Das ist für mich mal doppelt und fett unterstrichen. Ja, wird man wohl tatsächlich anders auch gar nicht sehen können, weil du hast richtig gesagt, dass ein Sieg wird hier Orton und Owens null was bringen, weil man sie auch nicht im Fokus für irgendwas hat. Und sie gehören da auch wirklich nicht hin im Moment. Vielleicht irgendwann später nochmal, aber derzeit sind sie Aufbaugegner. Und ich weiß auch nicht, ob Orton sich so viel versprochen hat. Ich glaube, Orton wollte einfach zurückkommen und Spaß haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, Titel müssten ihm so, pardon my French, so scheißegal sein mittlerweile. Er hat genug davon. Und ich weiß auch nicht, er ist ja auch relativ hoch, was die Gesamttitelzahl angeht. Also hier die Sache mit Flair und Cena und Orton. Aber komm, unter uns. Das ist wirklich so Wumpe und hat null Bedeutung mehr. Die Zeiten sind, glaube ich, echt vorbei. Deswegen, ich glaube, Orton ist froh, dass und solange sein Körper mitmacht, das ist ja eine Riesenproblematik gewesen. Und wenn du wirklich so lange draußen warst und dann die Chance hast, das wieder zu machen, dann bist du, glaube ich, einfach dankbar und sagst, Alter, fuck off irgendwelche Gürtel hier. Also wir sind noch nicht im Kindergarten. Also Orton hat den Kindergarten hinter sich. Und er war auch lange ein unartiges Kindergartenkind, um es mal so zu sagen. Oh ja, also oh ja. Das Black Sheep und so weiter. Also er war wirklich, glaube ich, ein richtiges Arschloch, kann man sagen. So ähnlich wie Brock ja auch. Punk wohl auch. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Er freut sich und dann ist er auch gut. Braucht auch keine Titel. Das nächste Match. Und ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich möchte es gerne sehen, weil ich es überhaupt nicht sehen möchte. Also, da hört es wirklich auf. Ja? Da kann auch ich es kaum noch nachvollziehen. Kabuki Warriors, Asuka und Kairi Sane gegen Bianca Belair und Jade Cargill. Ein erbärmlicher Aufbau im Vorfeld. Also ich möchte nochmal auf dieses Segment in der Loge verweisen, dass ihr euch bitte auf keinen Fall angucken solltet oder guckt es euch einfach mal an, wenn ihr sehen wollt, wie man vier Workerinnen, na fünf, wenn man unsere gute Dakota noch mitzählt, die auch im Segment drin war, wie man fünf Workerinnen richtig runterrocken möchte und in den Boden stampfen möchte. So, immerhin treten Damage Control hier wieder als Kabuki Warriors an, sprich Asuka und Kairi Sane, in der Rolle, in der sie auch wirklich, finde ich, immer funktioniert haben, jetzt eben im Gewand von Damage Control. Ich glaube, dass wir tatsächlich auch vor diesem Hintergrund unsere gute Dakota wohl sehen werden. So, die treten jetzt an gegen Bianca Belair und Jade Cargill. Mittlerweile haben wir hier auch ein Roster-Split, ja, der Damage Control Mädels. Ist aber egal, weil wir ja nur eine Tag Team Championship haben. Das heißt, es ist völlig egal. Theoretisch könnten beide Teams hier gewinnen. Dann ist der Gürtel eben bei dem oder bei dem Brand. Das wäre auch sonst nicht anders, muss man es mal sagen. Im Moment, sie waren vorher bei SmackDown, jetzt sind die Damage Control Mädels getradet worden, jetzt sind sie eben bei Raw. Ja, gut, das ist dann eben so. Auch interessant, dass hier mittelbar dann doch die Champions getradet worden sind über diese... Stimmt, jetzt wo du sagst, das war eigentlich ein Schutz. Ja, ja, eigentlich waren sie geschützt, aber da hat man es irgendwie... Hier haben wir einen, müssen wir Saul Goodman drauf ansetzen. Ich sehe hier eine rechtliche Grauzone, weil das heißt, das würde ja bedeuten, die Champions sind so lange geschützt, wie sie in keinem Stable sind. Weil Stables sind offensichtlich tradebar, nur Champions nicht. Das heißt, ein Champion sollte, wenn er nicht getradet werden will, schnell aus dem Stable austreten, weil Stables können getradet werden. Das könnte man da jetzt rausinterpretieren, aber wir wollen da auch nicht zu viel reininterpretieren in einen solchen Wrestling-Schund. Sicherlich nicht. Ja, warum ist das Match vielleicht interessant? Es ist vielleicht deswegen interessant, weil man Jade Cargills Fortschritte begutachten könnte, wenn sie denn A, Fortschritte gemacht hat und B, sie auch entsprechend zeigen darf. Man darf auch deswegen vielleicht auf das Match gespannt sein, um zu sehen, ob die Harmonie zwischen Bianca und Jade so hölzern und erbärmlich nach wie vor ist, wie sie lange Zeit war. Ich finde das ganz fürchterlich, was da zwischen den beiden abgeht. Das ist unangenehm, sich das anzugucken tatsächlich. Es tut wirklich weh. Jade Cargill wird durch das Tag-Team runtergerockt und Bianca hat da überhaupt keinen Bock drauf, habe ich das Gefühl. Die armen Kabuki-Warriors sind jetzt da mittendrin, müssen gute Miene zum verwirrten Spiel machen und hier irgendwie ein halbwegs solides Tag-Team-Match versuchen auf die Beine zu stellen. Das heißt, es spricht eigentlich nichts dafür, sich dieses Match angucken wollen zu müssen, was auch immer. Aber vielleicht kann man gerade deswegen da so einen gewissen, diesen Autounfall-Charme rausziehen. Aber es ist für mich irgendwie auch wieder was anderes als Autounfall-Charme, weil ich da irgendwie so ein bisschen tatsächlich echte Neugier verspüre. Können sich Bianca und Jade irgendwie entwickeln? Hat Jade, Fortschritte gemacht? Das sind so Sachen, die ich tatsächlich ernsthaft wissen möchte und deswegen ist es mehr als dieser Autounfall-Trash-Charme. Ich wüsste nicht, wie ich das Match anders noch beschreiben könnte. Unter normalen Umständen würde es mich null interessieren. Und ich glaube, auch wenn Bianca Belair und Jade zwei, drei weitere Tag-Team-Auftritte gemacht haben, wird mich kein weiteres Tag-Team-Match der beiden mehr interessieren, weil das, ich befürchte, ich weiß, wie es weitergehen wird, nämlich belanglos. Aber so weit sind wir noch nicht und deswegen kann ich da zumindest so ein bisschen Honig raussaugen. Ich weiß nicht, wie es in München wahrgenommen wird. Ja, du, ich bin auch eher gespannt auf diesen Fortschritt von Jade Cargill. Beim letzten Pay-Per-View war es ein Six-Woman-Tag-Team, jetzt ist es ein Tag-Team. Ich denke mal, Bianca und Jade werden die Titel hier gewinnen. Ich denke mal, WWE möchte diese beiden als Tag-Team-Champions, vielleicht ist es auch Triple H's Ansatz, diese Gürtel etwas mehr Relevanz zu geben. Es sind ganz dankbare Gegnerinnen für Jade, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass sie nicht so weit ist, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass sie dahingehend übertrieben wird. Also ich werde da nochmal extra drauf achten, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich will es eigentlich nicht, aber die beiden werden auf jeden Fall eine Regentschaft jetzt bekommen. Und dann... Ich meine, ich habe immer noch die Hoffnung, dass man vielleicht hier einen Heel-Turn von Bianca Belair auch mal langfristig anstrebt. Als Face-Singles-Wrestlerin brauche ich sie nicht mehr, gleichwohl ich bei WWE natürlich verstehen kann, warum man das macht. Das ist, ich glaube, einen besseren Face kannst du dir nicht wünschen. Und sonst bin ich ganz bei dir. Es ist ein Match, das man gleichzeitig sehen und nicht sehen möchte. Ich bin da einfach gespannt, was für ein Fortschritt Jade gemacht hat, und ich gehe mal stark davon aus. Also ich bin mir hier auch relativ sicher, dass Belair und Cargill sich die Titel holen. Und dann ist es eine Regentschaft, die tatsächlich schwierig sein wird, denn nicht jedes Tag-Team sind die Kabuki Warriors. Ja? Also da hast du dann auch irgendwie Tag-Teams, nicht so weit sind. Ja? Also ist ein Thema, definitiv ein Thema. So kriegst du Jade in beide Shows. Ich denke, das wird beiden Shows auch helfen. Langfristig muss man sich da aber was anderes überlegen. Für mich ist, und das ist halt auch irgendwie so, auch meine eigene Schuld, vielleicht ist es die Schnelllebigkeit, vielleicht ist es auch hier nach Freshness, aber für mich hat man es bei Jade eh schon versaut. Also dieses Jerry Springer-Segment, das kannst du nicht machen. Vor allem, wie cool man sie eingesetzt hat. Sie hat sich aus allen rausgehalten, hat sich da nur mit Nick Aldis unterhalten, hat gesagt, geh Mädels, Leute, ich bin hier der Superstar. Macht's ihr mit eurem Mädels-Kram, was ihr wollt. Ich will in den Main-Event. Man hat auch Charlotte genommen, die Stare-Down angedeutet. Das war beim Rumble perfekt. Und jetzt ist sie in einem Tag-Team mit den Kabuki Warriors, die halt auch nicht so gebockt wurden, als wären das die absoluten Superstars. Also höchst unglücklich, natürlich nicht verloren, aber für mich... Ich bin kein Wrestling-Experte, Leute, aber das war für mich gut genug, um es einfach mal zu probieren. Stichwort Freshness. Man, Jade, noch immer, das ist ein Superstar, aber du beginnst halt schon, ihr eigenes Grab zu schaufeln mit so einem Schrott. Deswegen werde ich hier tatsächlich dann umso interessierter reinschauen, aber ich gebe dir recht, eigentlich ist es keine Regentschaft, die ich tatsächlich brauche in Zukunft. Also ich bin dabei, dir, Jade, hast du so großartig inszeniert, und dann hast du sie durch dieses Segment auf das Niveau von einer Drei-Groschen-Tussi runtergezogen, die da in irgendwelchen Clubs sich mit anderen Tussis fetzt, weil irgendwie sie den gleichen Typen gut finden oder so. Oder hier geht es jetzt darum, dass die einen irgendwelche Gürtel haben und sich falsch benommen haben. Und oh Gott, Leute, das kannst du mit einer, die in sich selbst ruht und der absolute über den Ding stehende Superstar ist, als den du Jade ja völlig richtig inszeniert hast. Du kannst mit einem Segment wirklich alles kaputt machen. Und Jade hat so viel verloren. Das hat WWE noch gar nicht gemerkt, glaube ich, was sie da kaputt gemacht haben. Das wird später noch deutlich. Und aber eine Sache, da bin ich auch bei dir. Bianca Belair wird hier Heel-Turn müssen. Es geht gar nicht anders am Ende des Tages. Und sie benimmt sich ja auch jetzt schon so. Und das ist nicht mal gespielt, weil sie, glaube ich, echt keinen Bock auf diesen Mist hat. Das ist hier wirklich... Stutenfeeling. Bianca Belair fühlt sich hier in ihrem Stall, in Anführungszeichen, angegriffen, und sie, das habe ich schon mal gesagt, sie scheint nicht zu peilen, dass sie da einfach, jetzt mal wrestlerische Sachen außen vor gelassen, dass sie da, was Star-Appeal angeht, nicht mithalten kann. Kann sie nicht. Sie glaubt aber, dass sie es kann. So ähnlich wie Rollins, der glaubt, er wäre auf dem Niveau von Reigns oder Lesnar, was er nicht ist. Also ich weiß, das sehen viele anders, oder manche sehen das anders, und das ist ja auch gut. Aber da haben Chris und ich ja schon ein Mal drüber gesprochen. Rollins ist super für das, was er ist, aber er ist kein Hulk Hogan. Und er ist auch kein Cody. Cody ist ja auch kein Cody für mich, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Bianca sich so auf diesem Level sieht. Und da ist sie meines Erachtens einfach nicht. Sie hat, ich würde fast sagen, auch Bianca ist so ein Stück weit eine Overachieverin, die von NXT sich hochgearbeitet hat, die wirklich im Ring gut ist und auch ein Charisma hat, aber sie ist keine, an die man sich in 10 Jahren zurückerinnern wird. An Lotte wirst du dich erinnern, natürlich auch wegen des Namens. An Bailey wirst du dich erinnern. Becky. Wohl an Becky, wohl auch an Bianca, wohl auch an, sag mal, Sasha Banks. Ne? Jetzt ist das mit Mercedes Moni eine andere Geschichte. Aber Bianca wirst du immer im zweiten Atemzug nennen. Man wird sie nicht vergessen, weil dafür ist sie zu gut. Aber sie ist nicht da oben. Genau wie du, wenn du an Rollins, Cody und so denkst, dass Reigns und Konsorten denkst, wirst du Rollins im zweiten Atemzug nennen. Das glaube ich einfach, obwohl er wrestlerisch natürlich über jeden Zweifel erhaben ist. Und man wird auch sagen, beim WrestleMania Main Event, damals waren es Cody, Reigns, Rocky, ja, und Rollins war auch dabei. So, genauso fühlt es sich eben an. Man wird in 10 Jahren nach dem 4. Worker suchen. Da gebe ich Chris Mania, Frage, wer war der 4. Superstar im Tag Team Match? Aber dafür hat er ja auch sein Shield Entrance bekommen. Also Rollins hatte seine Daseinsberechtigung, bitte nicht falsch verstehen. Aber er ist der Name, an den man als erstes vielleicht nicht denken wird. Also manchen wird so gehen, ja, nicht allen. Bitte nicht falsch verstehen, dass ich hier wieder glaube, den Stein der Weisen gefunden zu haben. Alles, was Chris und ich sagen, streng, subjektiv mit einer, mit dem Gewagten, sich aus dem Fenster lehnen, einer Prognose. Ja, nächstes Match vom Schützenfest hätte ich jetzt gerne gemacht, aber ich befürchte, ich habe die Matchcard zu. Ich muss sie kurz nur wieder aufrufen. Entschuldigung, ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht warum. Ja, warum habe ich denn die Matchcard zugemacht? Egal. Also es wäre das Triple Threat Match um die Women's Championship. So, ich bin jetzt auch wieder auf dem Laufenden und das nächste wäre in der Tat auch bei mir. Die Women's Championship, Bailey gegen Naomi gegen Tiffany Stratton. An und für sich interessiert mich an diesem Match gar nichts. Ich muss das wirklich so sagen, weil für mich ist Bailey runtergerockt. Das ist eigentlich schlimm. Es fing schon bei WrestleMania eigentlich an, dass das runtergerockt war. Also es fing schon früher an, ehrlich gesagt. Aber bei WrestleMania hätte es der Höhepunkt sein sollen. Und schon der wollte irgendwie, auch bei unserer Review, wir fanden das Match zwar gut, richtig gut und haben uns für Bailey auch gefreut, aber das große Aber kam natürlich auch. So, Naomi hat Chris mehrfach sich zugeäußert, möchte ich gar nicht jetzt weiter vertiefen. Der einzige Faktor, der hier eine Rolle spielt, ist Tiffany. Und die leise Hoffnung, dass sie gewinnt, diese Hoffnung ist unberechtigt. Tiffany Stratton wird nicht in Frankreich gegen Bailey gewinnen, weil dazu wird Bailey zu over sein in Frankreich und Tiffany not ready. Deswegen hätte ich Tiffany auch aus diesem Match komplett rausgenommen unter uns, aber das ist eine andere Sache. Weil ich jetzt alles auf Tiffany setze, an Hoffnung, und diese Hoffnung nicht so groß sind und ich ansonsten nur hoffen werde, dass Tiffany scheinen darf in diesem Match, ist das nicht wirklich viel, was ich bei diesem Match unbedingt sehen möchte. Und mehr habe ich zu diesem Match nicht zu sagen. Über Bailey ist eigentlich fast alles erstmal gesagt. Wir müssen jetzt warten, wie ihre Entwicklung weitergeht. Und das werden wir auch natürlich beobachten. Und wenn sich da irgendwas tut, werden wir es auch ansprechen. Aber Bailey ist für mich durch. Naomi ist für mich durch. Und Tiffany ist entweder aus Sicht der WWE-Leute not ready oder es ist not the place. Auf jeden Fall wird es wohl nicht passieren. Natürlich hättest du ein Upset und eine Degradierung für Bailey ohne Ende. Ja, die erste Titelverteidigung nach Mania bei einem Pay-Per-View geht mal gleich nach hinten los. Das wird also alles nicht passieren. Also ist es das Match, das ich eher schnell vorbei haben möchte. Du hast schwieriges Match. Ich finde es wichtig irgendwie, dass es ein Triple Threat Match geworden ist. Naomi gegen Bailey hätte ich absolut gar keine Lust gehabt. Das hätte mich interessiert. Zu Naomi haben wir uns, glaube ich, geäußert, Stichwort Overachieven. Ich denke mal, sie kommt über ihr Gimmick und ihre Entrance und das ist auch okay. Bei Tiffany, ich würde mir irgendwie wünschen, dass man hier diesen Titelwechsel macht. Deine Argumente sind natürlich vollkommen richtig. Das wäre eine heftige Degradierung. Gleichwohl ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass man einfach ein Upset bringt, indem Tiffany so, Bailey knockt Naomi aus mit ihrem Finish, Tiffany wirft Bailey aus dem Ring und gönnt sich den Pin, 1, 2, 3 und dann kannst du das Ganze bis zum SummerSlam strecken oder weiter. Ich finde auch, dass dieser Titelgewinn bei Bailey, es ist verpufft und Tiffany wäre halt hier, finde ich, für diesen Pay-Per-View vielleicht auch ganz wichtig, weil sonst, ja gut, die Tag-Team-Gürtel wechseln, aber da ist halt der Impact für mich nicht so groß. Die großen Gürtel in Anführungszeichen werden Stand jetzt, glaube ich, auch nicht wechseln. Also wäre es vielleicht für ja, ein Europa-Event ganz wichtig, wenn ein größerer Titel vielleicht wechselt, aber ich bezweifle es auch. Für Tiffany, ja, ich möchte keinen großen Monolog draus machen. Ich habe hier auch hier ein bisschen Sorge, das war ungünstig, diese Niederlage. Also ich werde das überhaupt nicht los. Die Fans, Mann, wenn ich mich an Elimination Chamber erinnere, das ist halt bei weitem weg. Das ist sie hat so ein unglaubliches Moveset und ein Talent. Da musst du den Nektar draus ziehen irgendwie. Schwierig. Eine Situation, in die man sich hätte nicht bringen müssen. Bei Bailey, man, ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage. Ich wünsche mir fast die Bailey-Buddies einfach um irgendwas, einfach etwas, worüber wir beide über sie reden können. Im Moment, wir können über Bailey nichts mehr sagen. Das ist ja schlimm. Unglaublich. Da wünsche ich mir die Bailey-Buddies zurück. Aber wenigstens Thema, worüber wir reden können. Also, alle drei irgendwo in einer eigenen Welt, wobei Tiffany halt eine Welt hat, wo viel mehr möglich wäre und man versaut es sich ein bisschen. Deswegen, ich hoffe hier auf einen Titelwechsel, dann hat man wenigstens eine Überraschung und erlöst Bailey von diesem Trauma und entweder geht sie in eine Pause oder sie entwickelt sich vielleicht sogar nochmal neu, wer weiß. Ja, eben, also bei Bailey, also ich traue ihr ohne Probleme zu, dass sie sich neu entwickelt. Das hat sie zweimal großartig gemacht. Einmal 2019 und dann mit Sasha Banks nochmal und mit der Damage Control-Geschichte. Das hat sie alles geprägt, alles großartig gemacht und seitdem bin ich ja auch Bailey-hörig, in Anführungszeichen. Aber man muss trotzdem sehen, wenn sie Schrott gebuckt wird. Und sie kann damit auch nicht richtig umgehen. Wer soll mit so einem Schrott-Booking auch umgehen können? Es ist einfach widersprüchlich. Wenn du vorher schön die Fans richtig herrlich beleidigst mit coolen, bitchigen Gesten und dann sagst, ja, wir hatten so unsere Differenzen. Alter, wie sollst du den Schrott überhaupt ernst nehmen? Da kannst du dir doch nur ins Gesicht lachen und sagen, komm, bitte geh, aber schnell, ja? Und das darf nicht funktionieren auch. Das geht einfach nicht. Das hätte man ganz anders machen müssen. Am besten hätte man gar nichts anders machen müssen. Ja? Da hätte man alles so lassen sollen wie bisher und hätte Damage Control als New Day 10 Jahre machen müssen. Und ich hätte es 10 Jahre, glaube ich, gut gefunden, wenn sie dann rausgekommen wären und rumgebitcht hätten. Aber egal, es ist, wie es ist. Kommen wir zum nächsten Match. Stichwort durchgespielt. Damian Priest gegen Jey Uso. Damian Priest wandelte lange als Kofferträger ferner liefen. Cash-In hat man nachher nicht mal richtig angeteased teilweise, weil man es aufgegeben hatte. Dann bei Mania hatte man dann tatsächlich den richtigen Moment. Er hat funktioniert. Es war auch laut Chris und mir der Einzige, der irgendwie hätte funktionieren können. Das ging auch glatt. Und hat dann den Titel sich geholt. Auch dann schön die Sache mit Drew, wie Sheamus so schön sagte, der sich da sexuell tanzen Punk genähert hatte und auch völlig zu Recht die Quittung dann einstecken musste. Ja, aber das Problem eben, alles, jeder Moment geht auch mal vorbei und der Mania-Moment ist jetzt vorbei, aber Priest ist immer noch Champion. Und Priest steckt in einem Stable, das beim Draft, glaube ich, als letzter gefühlt gedraftet wurde. Und auch sonst eigentlich alle Hände voll zu tun, diesen ganzen Freak-Zirkus da unter einem Hut zu behalten. Interessieren tut es eh kaum noch ein. Sprich, Damian Priest ist als Champion gefühlt genauso lost, wie er als Kofferträger war, was schade ist, weil da, wie gesagt, ich wiederhole mich, durchaus was hintersteckt, auch in charismatischer Hinsicht. So, Jey Uso hat selbst gemerkt, das Mania-Match war nicht das Gelbe vom Ei. Die beiden konnten wohl nicht nur alles dafür, also es hängt nicht nur an denen, denn es gab wohl auch Zeitkürzungen, die relativ kurzfristig noch da wohl reingegangen sind und die umgesetzt werden mussten, sodass da natürlich kein Fluss wirklich zustande kam. So, Jey Uso trotzdem hochgepickt und jetzt gegen Damian Priest. Wie gesagt, Jey Uso ist irgendwo zwischendurch gespielt und trotzdem noch nicht ganz aufgegeben bei mir. Priest eigentlich ähnlich, wobei mit deutlichem Faktor eher Richtung durchgespielt. Aber obwohl diese Paarung frisch ist und bestimmt auch nicht die schlechteste auf der Card, ja, wird es für mich schwierig. Und was Chris und ich beim Draft sagen, macht doch mal einen Selbsttest. Was fühlt ihr, wenn ihr liest Damian Priest gegen Jey Uso im Vergleich zu Damian Priest gegen Ilya Dragunov oder Damian Priest gegen Bron Breakker? So, und da sieht man, finde ich, auch bei diesem Match, wo die Reise hingehen könnte. Ich will dem Match gar nichts Böses, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es interessiert mich null. Null. Ja, also es ist mir so egal, ob Priest verteidigt. Es ist mir so egal, ob Jey Uso den Titel gewinnt. I couldn't care less. Also ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und deswegen, bevor ich jetzt hier mich verrenne, gebe ich an Chris und hoffe auf vielleicht Anstöße noch mal aus München, die mich dann zu Wort kommen lassen. Aber mir fällt dazu wirklich nichts anderes mehr ein. Ja, ich probiere es. Also dieses Match ist natürlich auf dem Papier genau das, was ich bei Twitter gesehen habe, nämlich eine Match-Grafik, die ich in 10, 15 Jahren sehen werde in den sozialen Medien im Vergleich Jack Swagger gegen Alberto Del Rio. Ich möchte dem Match aber eine Chance geben. Ich war in der Seth Rollins-Regentschaft immer einer Meinung, die Matches werden ziemlich sicher alle gut. Seth Rollins ist ein großartiger Worker, aber ich bin einfach durch, ich bin fertig, ich kann es nicht mehr sehen. So, das hier ist halt natürlich brutal frisch, darüber haben wir die ganze Zeit gesprochen. Gleichzeitig ist natürlich dieser frische Faktor nicht der, den ich erwartet habe. Du hast die Namen schon erwähnt, wir haben die Namen schon erwähnt, werde ich die nicht wiederholen. Ich habe in der Vorwoche, glaube ich, erwähnt, das Potenzial in diesem Match steckt in der Motivation der beiden Superstars. Damian Priest, das ist seine erste große Verteidigung, er ist der Champion. Die Motivation müsste dahingehend also sehr groß sein. Jey Uso möchte auch diesen WrestleMania-Match mit seinem Bruder ein bisschen rächen. Sollte die Motivation auch groß sein. Es sind zwei unglaublich unterschiedliche Stile. Das heißt, es ist natürlich viel Gefahr drin, aber es könnte eben auch matchen. Und dann ist es vielleicht die Überraschung des Abends, ja. Große Hoffnung habe ich nicht. Es ist tatsächlich halt schon eine Paarung. Das ist ein Trivia-Match irgendwann in 10 Jahren, wo du sagst, okay, das einzige Mal, wo der World Heavyweight-Titel verteidigt wurde, wo kein absoluter Main-Eventer drin war. Ja. Jey Uso ist halt für mich ein Tag-Team-Wrestler und er wird das bei mir auch nicht los. Das Moveset ist ein Tag-Team-Wrestler. Und er selbst ist für mich einfach auch zu weit oben. Das hat bei mir zumindest nicht gefunkt. Das kann bei anderen natürlich ein anderer Fall sein. Absolut kein Thema. Und Damian Priest, ich würde einfach mal jetzt dieses Match abwarten und mich dann äußern. Gedanken habe ich dazu schon. Also sehe ich das größte Potenzial einfach in der Motivation der beiden, wo sie sagen, okay, dieses Match ist unsere Chance. Dieses Match ist ein Match, wo wahrscheinlich viele sich denken werden, wir haben hier nichts verloren, aber wir haben es uns erarbeitet und jetzt zeigen wir ihnen, was wir drauf haben, ja. Vor allem für Jey Uso, nach dieser Katastrophe braucht der ein gutes Match jetzt, weil sonst würde ich ihn aber sowas von sofort zurück zu seinem Bruder schicken, der leider aber ausfällt, merke ich gerade, ja, für längere Monate. Ist natürlich auch bitter. Für Damian Priest, ja, eine ganz schwierige Situation. Das Stable ist für mich gestorben. Also ich habe, Judgment Day interessiert mich überhaupt nicht mehr. Er müsste sich von ihnen trennen und auf Solo gehen und versuchen, sich irgendwie zu etablieren. Die Chance besteht noch immer, sage ich. Er hat irgendwie einen Coolness-Faktor. Die Stimme ist unglaublich. Er hat die Größe, er hat die Statur. Braucht einen Moment. Es braucht einen Bad Bunny-Moment. Dieses Match bei Backlash im letzten Jahr, das war großartig irgendwie. Das hat mir so gut gefallen. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es irgendwie ein, die brauchen auch ein Wunder. Die brauchen wohlwollende Fans. Ganz wichtig für dieses Match, dass die Fans bei jedem Move dabei sind, dass sie laut sind, dass sie Bock haben. Dann kann das hier Spaß machen. Und dann, wie gesagt, hängt er sich vielleicht von einem Match zum nächsten. Irgendwie nicht wie Rhea. Rhea hat am Anfang auch so ihre Nataljas und die Zelina Vegas bekommen, aber es hat sich irgendwie gut angefühlt, weil die Fans auch mitgemacht haben. Also brauchen alles, was sie jemals gelernt haben, sage ich, im Wrestling, dann können sie es schaffen, hier nicht unterzugehen, denn alles an diesem Pay-Per-View bringt mir ins Gesicht und sagt, du wirst dich nächste Woche an nichts mehr erinnern, ja. Von daher liegt es jetzt an ihnen, uns das Gegenteil zu beweisen. Also ganz ehrlich, jetzt grab the brass ring, ganz ehrlich, das ist eure Chance, nutzt es. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann, ganz ehrlich. Ja, mir ist dazu nicht viel mehr eingefallen, außer ein weiterer, nee, den schlechten Witz bringe ich jetzt nicht. Doch, du sagst ja, es ist kein Main-Event da drin, aber Jey Uso heißt doch schon so. So jetzt, ja, das ist alles so, es tut mir auch echt leid, ich schäme mich auch. Aber es musste sein, ich verstehe es. Das war ein Elfmeter ohne Torwart. Ja, ja, natürlich. Also da habe ich mich wie Harry Kane gestern gefühlt und da musste ich einfach versenken. Ja, den Main Event haben wir bereits angesprochen. Ja, Cody wird das Ding sicher gewinnen und Styles ist quasi ja wie Orton und Owens und Stepstone-Gegner und sicherlich nicht der schlechteste. Vorteil, es fühlt sich frisch an. Nachteil, es fühlt sich überhaupt nicht frisch an. Ja, also je nachdem, wie ihr es seht, könnt ihr hier Frische und so raus sehen. Styles ist 0,0 in irgendeiner Position hier als ernsthafter Contender gelten zu können. Ja, er hat bei Mania verloren, durfte danach gegen LA Knight gewinnen. Der ist nicht mal auf der Card. Also, es ist, wie es ist. Damit sind wir fertig. Gucken mal, was uns die Show bietet. Ich grüße zwei, drei Leute nochmal. Diesmal im Forum, das ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Erstmal Günther M., der mal wieder ein bisschen was geschrieben hat und uns animiert, dass wir doch bitte weiter unsere Meinung sagen sollen. Und es gab ja mal Kritik, warum hört ihr überhaupt noch WWE, ihr seid so negativ, andere sagen, ihr seid viel zu positiv. Ja, das ist eben normal, wenn man so einen Podcast macht. Das nehmen wir sehr, sehr gerne an, haben dazu uns mehrfach geäußert, werden das auch weiterhin tun. Da wir es gerade letztens erst gemacht haben, gibt es, glaube ich, keine Notwendigkeit für eine Wiederholung. Ich bin sehr, sehr froh, dass Günther gesagt hat, wir sind mittlerweile sogar fast schon, nee, nicht fast, wir sind ein nicht nur Teil, sondern sogar wichtiger Teil seiner Wochenroutine geworden. Also solche Sachen nehme ich immer wieder mit, weil ich das immer kaum greifen kann, dass tatsächlich das so ist, dass Leute uns dann wöchentlich hören. Aber es ist tatsächlich so und es sind tatsächlich auch mehr geworden, wie gesagt, seit WrestleMania. Das ist sehr, sehr beeindruckend für Chris und mich. Dann Vegeta. So, diesmal ist er richtig gegrüßt worden. Er hat sich nämlich aufgeregt, dass ich ihn Vegeta gegrüßt habe. Und das kann ich auch erklären, weil ich den User Rivera mit Doppel-A gegrüßt habe, der auch hiermit herzlich gegrüßt sei. Und das A doppelt geschrieben hatte ich so im Hinterkopf, dass ich bei Vegeta das eine E wie ein A gelesen habe. Deswegen mea culpa. Der Real Bad Guy springt uns zur Seite, nicht in die Flanke, sondern zur Seite und meint eigentlich auch, dass wir immer erwähnen, dass das eigentlich nur unsere Sicht der Dinge ist und man da überhaupt nicht bashen müsse, weil wir ja allen ihre Meinung geben. Und das ist in der Tat Chris und mir sehr, sehr wichtig. Okay, das waren die User des Forums. Ich gehe gleich mal an Chris, möchte aber ausdrücklich noch den DJ S-Blade grüßen, der eigentlich immer nur sich bei jedem Podcast auf YouTube wieder mit vielen Dank bedankt. Und das macht er mit einer Regelmäßigkeit, dass ich das hier nochmal ausdrücklich hervorheben möchte. Und er gehört so zu den Edel-Usern, der uns auch schon mal ein Paket geschickt hat mit vielen lustigen Sachen drin. Deswegen ganz, ganz herzliche Grüße gehen raus und wir hoffen, dass alles bei dir in guter Ordnung ist. Chris. YouTube ist wieder erstaunlich, finde ich, mit vielen Kommentaren gesegnet. Da möchte ich mich auch bedanken. Ich werde 5, 6 rausnehmen wieder, damit wir euch nicht zu lange am Feiertag quasi aufhalten, je nachdem, wann der Podcast kommt. Aber die gängige Meinung ist, dass der Draft jetzt nicht so toll war. Also, dass alles so geblieben ist, wie es war. Das Konzept müsste irgendwie überarbeitet werden. Ich habe hier einen Kommentar vom User Pasi Hasi, der Vierte. Lynch als Champion sehe ich auch als vergebene Chance, an etwas Neues auszuprobieren. Der Gedanke mit Chelsea Green hat mir gut gefallen. Vielleicht wäre man so an ihren Mann rangekommen. Kleiner Scherz am Rande. Zum Thema Abschweifen, ich bin absoluter Fan davon. Es macht das Ganze nur noch authentischer und wirkt nicht so, als würde man Punkt für Punkt alles abarbeiten. In diesem Sinne weiter so. Dann gibt's hier Sandstone. Drafts waren ja wirklich unspektakulär. Aber das Roster von Raw ist absolut wild. Ilja, Drew, Sheamus, Gable, Braun, Dijak. Genau, der wurde dann bei Social Media auch von NXT hochgezogen. Sammy. Damit kann man sehr viel machen und ich bin bereit dafür. Dann User Disgusting, da haben wir den nächsten unsinnigen Draft. Sorgt kurzzeitig für Einschaltquoten, 2 bis 3 Wochen wird sich dran gehalten, danach ist wieder random Chaos as usual. Ja, befürchte ich auch. Wer weiß, vielleicht wird man sich bei der Triple H-Ära ein bisschen mehr dran halten. Dann nehme ich hier noch Y2J2K24. Ich finde Draft bescheuert. Sollen doch X gegen Y antreten, egal welches Roster. Was ist, wenn der ein oder andere verletzt ist, dann übrigt sich dies sowieso. Also für mich macht es früher macht es Sinn, aber heute nicht mehr. Ja, da gehe ich absolut mit. Früher war das schon ein anderes Thema. Mittlerweile hat man es einfach zu verwaschen. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Was nehme ich noch? Wäre es mit Akeno Agento. Wie seht ihr beide das? Oh, das ist sehr lang, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber grundsätzlich, was ich erwarte von Draft, ist, dass NXT nicht dabei sein soll. Das macht ohnehin keinen Sinn. NXT kann nur Talente verlieren, aber keine Picks selbst machen. Das ist doch totaler Blödsinn. Und wenn das hier echt wäre, wer würde sich denn auf sowas einlassen? Ja, das stimmt. Wie kann die WWE dann erwarten, dass ich mich zum Beispiel für die Creed Brothers interessiere, wenn ich absolut nichts über die weiß? Die dümpeln jetzt seit Wochen schon in Round, Under- und Midcard-Bereich herum und ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind. Ja, kann ich was also, zu sagen? Das ist so vollkommen richtig, ja. Wenn man den Draft ein bisschen länger aufbaut und vielleicht ihn jetzt mal 2-3 Jahre nicht macht und die wirklich nicht die Shows wechseln, dann hat es, glaube ich, mehr Sinn. Und abschließend nehme ich noch Muzuara. Der Raft selber juckt mich kaum. Bei mir kommt da kein Wow-Effekt rüber, wenn einer von A nach B wechselt. Ansonsten war die Show okay. Ein paar Legenden und einiges an Action. Ja, also es gibt auch diese mystischen Einblendungen, sagt er genau, diese QR-Codes. Ich denke mal, es deutet auf das Comeback von Uncle Howdy hin. Mal sehen, was man daraus macht. Die Legacy von Bray quasi wird von Bo Dallas, glaube ich, weiter fortgeführt. Aber dazu werden wir in Wochen, Monaten, sobald er debütiert, sprechen. Auf jeden Fall sehr, sehr viel noch immer Kommentare bei YouTube. Vielen Dank dafür und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir da immer ein paar rauspicken, damit dann ja der Podcast nicht 4 Stunden lang sein wird. Ja, ganz vielen Dank auch von mir und kurz noch was zum Draft mit den NXT-Picks. Also ich kann das mit NXT einerseits sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dahingehend, dass NXT ja nichts bekommt, sozusagen. Allerdings, wenn man sich so anguckt, wie bei sagen wir mal, NBA, wie bei der NBA, bei der National Basketball Association in Amerika gedraftet wird, da ist ja genauso, ja, da kommen dann die College-Absolventen oder die anderen Ländern, die werden dann gedraftet und gut ist. Da wissen die Fans der jeweiligen Teams im Zweifel auch nicht, wer das da gerade so ist, wenn es nicht gerade die 1, 2, 3 Superstars sind. Und NXT, so wird es ja auch immer dargestellt, ist ja die Minor League, in Anführungszeichen, die kleine Liga für die großen Ligen SmackDown und Raw. Also SmackDown und Raw ist dann die NBA und NXT ist eben der Nachwuchsbereich, aus dem man rauspickt. Und die Tatsache, dass aus NXT jetzt was gepickt wurde, heißt ja nichts anderes als ein Main-Roster-Call-Up letzten Endes für die Talente. Das heißt, irgendwann wollen sie sowieso bei NXT raus und NXT wird sich dann wieder auf dem freien Markt neues, junges Material suchen müssen und die dann ausbilden müssen. Dass jetzt natürlich viele mit den Workern noch nicht so viel anfangen können, die nicht NXT verfolgen, sei es intensiv verfolgen, überhaupt nebenbei. Ja, das ist dann so, ne? Da muss man die jungen Leute eben erstmal kennenlernen. Man wird uns auch viel über die erzählen. Das wird ja beim Draft auch immer erzählt, was sie so achieved haben und so weiter. Aber man muss ja mit neuen Leuten irgendwann mal anfangen. Das ist ja nicht zu vermeiden. Und deswegen finde ich diese Art und Weise, muss ich sogar gestehen, ich finde es wirklich großartig. A, wie viele und auch die Art und Weise, wie man es bei WWE diesmal gemacht hat, hochgezogen hat und nicht durch irgendwelche random Call-Ups, die gingen mir eh ziemlich auf den Keks teilweise. So hat man es wirklich auch so gemacht, wie ein Draft in Wirklichkeit aussieht, ja, also bei der NBA oder wo auch immer. Das fand ich jetzt zum Beispiel tatsächlich gar nicht so schlecht. Und NXT ist dann eben jetzt wieder die Aufbauliga. Eine Zeit lang war es ja der dritte Brand und so weiter und so fort. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank lange vorbei. Also was heißt Gott sei Dank, ich finde es gut, dass sie vorbei sind. Denn so kann man dieser Aufbauliga wieder ihren ja, Stellenwert zukommen lassen. Und das macht auch ein bisschen ihren Charme aus. Julian wird jetzt heulen, weil viele von seinen NXT-Stars natürlich raus sind. Von Wagner ist auch noch weg. Also der hat wirklich jetzt einen richtigen Aderlass zu verzeichnen. Aber wie wir ja schon gesagt hatten, fürs Main-Roster kann es eigentlich nur gut sein, aus der Sicht von Chris und mir zumindest. Damit sind wir durch, mein lieber Chris. Ich würde sagen, wir machen es zu Ende. Sind ja schon wieder fast 2 Stunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schlussworte aus München. Ja, erneut vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß auf jeden Fall bei Backlash. Ist ja, glaube ich, für uns eine sehr angenehme Uhrzeit, das anzusehen live, falls viele Leute Bock haben auf sehr viel Werbung und Einspieler. Trotzdem viel Spaß. Ich freue mich schon auf die Review. Bin sehr, sehr gespannt. Das ist ja immer auch eine interessante Matchcard, weil sie anfangs nicht so pulsierend ist. Meistens erweist sich dann als ein sehr guter Wrestling-Pay-Per-View. Deswegen werde ich das einfach auf mich zukommen lassen. Und ja, nächste Woche dann in meiner neuen Wohnung mal sehen, wie der Klang dann ist. Und ja, vielen Dank und bleibt gesund und viel Spaß nochmal beim Pay-Per-View. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich habe ihm nichts hinzuzufügen. Freue mich auf euch nächste Woche. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, genießt die schöne Sonne. Und ja, wir hören uns. Macht es gut. Tschüss. Ciao.